Ja, wir gucken mal, ob Marc hier schon heil angekommen ist. Ich weiß heute ehrlich gesagt nicht, was ich glauben soll und was nicht. Ich glaube, du isst erstmal einen Keks. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan. Ja, und hier ist der Mann, der immer weiß, was es diesmal wieder ist. Der Mann, dessen Leben die perfekte Audiospur für diesen Podcast liefert. Tag, Herr René. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 179. Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer an diesem wunderschönen 10. Dezember 2025. Ja. Danke für die Ankündigung, Stefan. Und hier ist dann auch noch der andere. Hi, Marc. Ach, der ist auch da. Hallo, René. Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich in die Runde. Stefan, auch dass du wieder dabei bist. Dich wollen wir natürlich auch jetzt wieder ankündigen. Der Mann, der die Haare heute offen trägt. Mhm. Ein zusätzliches Paar Augen. Man nennt ihn Vierauge. Aber da nehme ich mich ja nicht aus. Ich trage auch eine Brille. Richtig. Und damit sind wir heute mal vollzählig. Du hast die Segelohren vergessen. Segelohren. Keiner von uns hat Segelohren. Na, so viel wollte ich mal sagen. Wisst ihr, dass Ohren ein Leben lang weiter wachsen, genauso wie Nasen? Im Gegensatz zu anderen Körperteilen, was schon sehr schade ist. Aha. Aber gut. Vielleicht tauschen die ja nur miteinander. Ja. Die tauschen miteinander. Das gleicht sich aus. Wer tauscht? Ah ja, okay. Das eine wird kleiner, das andere wird größer. Vielleicht liebe Leute da draußen, trotzdem seid ganz herzlich begrüßt zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Wir haben wieder jede Menge Sendung. Und deswegen, meine lieben Mitmoderatösen, ist das nicht schön, dass wir heute uns hier wieder eingefunden haben. Oh ja. Ich finde das ganz besonders schön und greife den Ball, den ich hier ins Feld spiele, gleich selber nochmal auf, weil es war nicht so einfach, heute herzukommen. Wir sitzen hier wieder bei Stefan im Büro, nicht auf der Terrasse. Klar, die Temperaturen sind gerade wieder etwas angenehmer. Wir befinden uns im zweistelligen Plusbereich. Aber trotzdem, zum Draußensitzen ist dann doch ein bisschen so frisch. Nein, ich bin mit dem Fahrrad ausgeglitten. Habe mich ein bisschen auf die Fresse gepackt. Wann, heute? Und zwar, ja, hier wirklich ein paar Minuten, bevor ich hier, weil ich war drüben ich war drüben in der Rosenthaler Straße im Apple Store, habe mir dort ein neues iPhone irgendwie gegönnt. Oh. Ja, das war aber kein so pralles Erlebnis, kann ich gleich en Detail drüber berichten, falls es jemand interessiert. Aber jedenfalls, es gibt da wenig Markierungen auf der Fahrbahn und deswegen war ich ein bisschen zu weit rechts und war dann eigentlich quasi schon in der Straßenbahnspur und habe dann schon gesehen, sie kommt mir entgegen und wollte also wieder raus, bin also nach links rübergezogen, wo dann die Autospur ist, dass ich dann an der Bahn vorbeikomme. Und was passiert, obwohl ich eigentlich weder besonders schnell fuhr, also ich war sehr, sehr langsam, ehrlich gesagt. Noch besonders gut. Okay, kurze Pause. Pause für Applaus. Das war es René wert. Okay, dann fahre ich jetzt fort mit meinem Vortrag. Mit meinem Monolog. Dann war der Reifen in der Monolog. Schiene. Lass uns unseren Interviewform machen. Was ist dann als nächstes passiert, nachdem du gesehen hast, dass die Straßenbahn in gefährlicher Nähe kam? Dumm. Ach so, du sprichst mit mir. Ich spreche mit dir, ja. Ja, wie gesagt, ich habe versucht, die Straßenbahnfurt wieder zu verlassen. Ich befand mich also zwischen den beiden Gleisen, bog nach links ab und wollte nach links ausweichen. Und ja, dann, also ich bin gar nicht mal direkt mit dem Reifen in die Spur reingekommen, sondern auf dem feuchten, um nicht zu sagen nassen, Metall der Schiene ist mein Vorderrad dann weggerutscht und dann bin ich ausgeglitten. Also nach links angetäuscht und nach rechts auf die Fresse gefallen. Okay, nochmal kurze Pause. Warte, ganz kurz, deine Tasche, hatte die vorher den Schaden schon? Das ist kein Schaden, das ist Patina. Das muss so sein. Ach so, und sieht aus wie ein Loch. Aber jetzt verstehe ich auch, warum Marc uns hier bei der Begrüßung erstmal seine Handflächen gezeigt hat. Wir dachten Programmierunfall. Ja. Mhm. Zu viel programmiert. Zu schnell. Heiß gelaufen, die Hände. Ja. Aber ja. Aber das wäre noch nicht das Schlimmste gewesen. Ach so, noch weiter. Ach, die Straßenbahn ist losgefahren. Also ja, die war, wie gesagt, schon in unmittelbarer Nähe, keine 20 Meter mehr von mir entfernt. der Straßenbahnfahrer war sehr umsichtig, ist dann also, er ist nicht in die Eisen gegangen, sondern er war gar nicht erst großartig angefahren, weil er kommt ja dann vom Bahnhof am Hackeschen Markt, biegt dann da nach rechts ab und kommt aus der Kurve raus. Und dann ist er da eh schon Fußgängerüberweg, das heißt, er konnte dann anhalten. Ist irgendwie alles glimpflich ausgegangen, natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber das Schlimmste daran ist, das ist das zweite Mal, dass mir das passiert ist, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Nein. Das erste Mal war allerdings nicht einer Straßenbahn geschuldet, sondern das war quasi eine Unebenheit, wie ich vermute, zwischen einem Radweg und dem Gehweg. Mhm. So, gestern Abend war es dann auch sehr, sehr nass draußen. Ich hatte gestern Abend Weihnachtsfeier in der Reha-Gruppe, Reha-Sportgruppe. Es war sehr nett und die Temperaturen waren, wie gesagt, auch gestern Abend so nett wie jetzt. Also fuhr ich die gute halbe Stunde mit dem Fahrrad nach Hause und ich brauchte nur noch 300 Meter, bis ich irgendwie da bin. Kam von der Hauptstraße, wollte irgendwie nach links einbiegen und dachte mir so, ach, du verkürzt jetzt ein bisschen, weil das Abbiegen nach rechts in die kleine Seitenstraße, das ist dann schon sehr eng. Und ich wollte nicht so langsam werden, dass ich schon fast zum Stehen komme. Also schnell über einen Gehweg rüber, dann kann ich da ein bisschen abkürzen. Ja, und dabei rums, krach, peng. So, allerdings bin ich trotzdem immer noch in der Lage, mich rechtzeitig von meinem Fahrrad zu trennen, sodass das Fahrrad hinter mir, einen Meter hinter mir lag und ich dann einen Meter davor irgendwie zum Stehen kam. Ich fiel hier so auf meine rechte Hüfte und es ist nicht grün und blau geworden, was ich erwartet hatte, weil es irgendwie, wie gesagt, so ein blauer Fleck oder so, es ist trotzdem sehr druckempfindlich. Ich hatte ehrlich gesagt auch eher damit gerechnet, dass es irgendwie rötlicher wird, also dass es da so, wie heißt das, Abriebspuren an der Haut, wie sagt man? Schürfwunden. Schürfwunden. Ja. Ja, Schürfwunde, dass ich dort eine Schürfwunde irgendwie haben würde, habe ich aber auch nicht. Die Jeans hat alles abgefangen. Aber du weißt, dass es passiert ist. Ich war dabei. Ja, gut. Ja. Erstmal, was für eine Frage, was unterstellst du? Ich unterstelle dir was ganz anderes. Ich stelle was in Frage, nämlich deine Fahrtauglichkeit. Ja, nächstes Mal nehme ich dich mit und du sitzt vorne im Körbchen. Mal gucken, wie weit du fliegst. Hast du zufällig deinen Führerschein bei? Ja, kannst du ihn mal kurz ablenken? Kannst du mir den kurz zeigen, dein Fahrradführerschein? Genau. Ich habe sogar noch meinen alten Radfahrschein von 1980 oder so. Ja, den solltest du nochmal nachmachen. Wir gehen mal zusammen. Dich auch gleich nach. Wir werden am Wochenende zusammen mit Marc auf so einen Fahrradhügel gehen, auf so einen Verkehrsplatz. Und werden den Fahrradführerschein nochmal nachholen. Ja. Ich habe das geliebt, diese Verkehrsgärten. Verkehrserziehung, ja. Das fand ich toll. Wir haben das mit der Schule nur anderthalb Mal gemacht. Und als wir da waren, also hast du so eine Einführung gekriegt von jemandem so mit so, ich glaube, so ein richtiger Polizist, so richtig in Uniform, hat dann was erzählt etc. und hat ein bisschen Autorität ausgestrahlt. Dann waren wir alle sensibilisiert, wir Kinder, und dann sind dann da über diesen Platz gefahren und gelaufen etc., haben die einzelnen Verkehrsmittel untereinander getauscht. Ihr kennt das natürlich alle, ihr da draußen kennt das auch. Aber ich wollte eigentlich gar nicht mehr nach Hause. Das war für mich besser als Rummel. Marc nennt das Verkehrsübungsplatz, alle anderen sagen großer Stern. Naja. Ja, und ich meine. Ja, aber erstmal ganz kurz, wir freuen uns, dass hier nichts passiert ist. Ich wollte es gerade sagen. Also, genau. Endlich. Ich habe natürlich gerade noch beim Reinkommen. Deswegen hat er es auch erzählt. Beim Reinkommen habe ich noch bewundert für seine tolle Leuchteweste, die er anhat. Ja, ich auch. Und ich sagte noch, das hilft nicht zu sterben. Und ich glaube, du begrüßtest mich mit, aber es hilft nicht, Unfälle zu vermeiden. Genau. Ja. Also es ist schön, dass andere einen nicht mehr umkarren, aber was nützt das, wenn man es selber schafft? Ja. Aber es hätte anders ausgehen können. Ich nehme erstmal einen Keks. Straßmann weißt du nie, ne? Wenn du da ein paar Meter weiter vorne ran. Ja. Also Gott sei Dank, toi toi toi. Ja gut, sonst hätten wir halt die Aufzeichnung ohne dich gemacht. Das ist so. Ja, das kennt ihr ja schon. Ja. So, was ihr da hört, ist René, der voller Inbrunst in meine selbstgebackenen Weihnachtskekse. Ach so, probier auch mal. Habe ich schon gegessen und nicht gefragt. Ja, ich dachte auch. Ja, da ist nur ein bisschen sauber? Blausäure drin. Sind die sauber? Oh, das ist ja niedlich. Was ist das? Ist da BTM drin? da ist, René, ich übergehe das mal, das ist ein Elchi. Ach stimmt, ja, jetzt sehe ich es auch. Ich habe nur überlegt, wie rum ich den halte. Aber so, stimmt, warum sieht er aus wie ein Elch? Weil die Augen fehlen. René interessiert sich weniger für die Form als vielmehr für den Geschmack. Ich habe, ja, es gibt solche und solche. Hm? Ehrlich gesagt, ich habe sogar die Form vergessen, die ich gegessen habe. War ein Mond dabei? Nein. Nee? Gut. aber sehr gut. Die haben, ja, das freut mich. Wir waren der Meinung, es ist viel so Zucker drin. Ja, Zucker schmeckt man, aber ja, wie hast du die so knusprig gekriegt? Einfach liegen lassen eine Woche. Einfach länger gebacken. Echt? Okay. Gut. Ich mag das ja eigentlich gar nicht so knusprig. Und, ich habe noch nie so knusprige Kekse gegessen. Ja, also damit kannst du Scheiben einschmeißen. Ja, aber die sind okay. Also die schmecken trotzdem sehr gut, weil sie sind nicht dick. Also wenn sie jetzt doppelt so dick, dann wäre in der Kombination mit der Knusprigkeit. Da freut sich dann der Zahnarzt, ja. Oh ja, ich merke schon. Muss man vorsichtig essen. Du, mach doch einen Termin schon mal. Das mit den Keksen ist ja immer eine Frage der Lagerung. Also, ich habe die jetzt hier in so einer Zipbox, das ist so eine Plastiktüte, das hört man ja schon. Mhm. Zu Hause haben wir sie einfach in so einer Plastiktuppe. Und in der Plastiktuppe sind sie hart geworden. Ich nahm natürlich schon vor einer Woche welche, ein entsprechendes Kontingent mit zur Arbeit und hatte sie auch in so einem Zipperbeutel. Und auf der Arbeit sind sie tatsächlich dann wieder weich geworden. Okay. Warum sind hier diese Perlen drin, in diesem in diesem Papiertütchen? Da sind keine Perlen, das sind keine Papiertüten. Was sagt dein Therapeut dazu? Kennst du, wie heißen denn diese Dinger, die Feuchtigkeit aus die Silikagel. Ja, mit Silikagel eingelegt. Nein. So, guck mal lieber auf die Form, ist. Ich würde sagen, das könnte ein Tannenbaum sein. Nein. Dann ist es eine Zipfelmütze, sag aber mal, ich sage, das ist ein Tannenbaum. Richtig. Das ist Quatsch, das ist ein Tannenbaum mit Sternen. Das ist ein Weihnachtswichtel als Schattenumriss. Ach, das ist doch, dann zeig mir mal, wie ein Tannenbaum aussieht. Der ist hier mit drin. Du hast recht, warte, bevor du den anfängst. So lange essen, ist ein Tannenbaum. Ich sehe es ja, der hat zwei Beine, ich sehe es doch, Mensch. So einen breiten Stamm hat der kein Tannenbaum. Ja. Ich habe übrigens schon einen Tannenbaum gekauft. 24,99 € bei Hornbach. Der arme Baum. In zwei Wochen ist er soweit. Ja, aber wir wollten diesmal weihnachtliche Vorweihnachtszeit haben, statt den Februar noch einen Weihnachtsbaum zu stehen zu haben. Ah, okay. Hm. Ja, das ist ein Experiment. Ich habe gestern schon meine erste Weihnachtspost bekommen. Aha. Vielen Dank dafür. Also nicht von euch. Oh. Nee, auf keinen Fall. Nein. Aus Oranienburg, das kann ich sagen. Der René freut sich. Aber das hat Marc extra so gebacken, so schön, dass man das im Podcast hört, weißt du? Wenn es so weich wäre, würde es ja gar nicht mehr. Das fehlt. Jetzt habe ich eine Idee fürs nächste Mal. Ich werde irgendwas, was im Mund mehr wird, teilen. Ja. Und dann ich hab's. Und was wär's? So eine Pfefferminzschokolade, die dann immer mehr aufquillt, wenn du das isst. Die kriegst du die Masse gar nicht mehr so raus. Mit Mehlfüllung, also ja, so richtig sowieso. In der Mitte so eine trockene Mehlfüllung. Mhm. Mhm. Wo wir schon mal so weihnachtlich jetzt hier beisammensitzen, so, ja, bei Weihnachtsplätzchen. Okay, das war's an Weihnachtlichkeit. doch, im Büro steht auch noch ein Weihnachtsbaum. Habe ich gesehen, bin ich dran vorbeigelaufen, war ich sofort in Stimmung. Ja. Wie ist bei euch mit Weihnachtsfeiern? Haben da schon welche Stichwort? Ja, du hattest auch in Hamburg, das war ein Jubiläum. Nein. Letzte Woche hatten wir Weihnachtsfeier. Ah ja, wo wart ihr? Im Restaurant 38. Das sagt mir nichts. Ich brauche mehr Details. Steht das für einen Stadtbezirk? Für Polizei? Habe ich auch überlegt. Es befindet sich in der Oranienburger Straße Nummer 34. 38. Genau. Und neulich meinte mir auch einer zu mir, ja, er hat so einen Dönerladen um die Ecke, irgendwie Döner 7, weil es die Hausnummer 7 ist. Der ist doch wie Curry 36 in der Grünenberger. Genau. Das ist aber, weil es SO 36 ist, oder? Nee, in der Grünenberger, der, wo wir mal. Ja, da haben wir auch mal aufgenommen. Warst du dabei? Doch, da warst du dabei. Nee. Da haben wir diesen Battle-Podcast mit zu kurz für Sessel. Zu breit für Sessel. Ja. Zu klein für Sessel. Ach. Damals war es. Damals, ja. Und der ist, glaube ich, in der 63 oder 36. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber hat auch die Hausnummer im Namen. Und also, das ist ganz cool. Ich bin übrigens René 51. Und jedes Jahr ändert sich dein Name. Ja. Nee. Meine Hausnummer. Ach so, okay. Naja. Also, kann ja kurz berichten. Restaurant 38, ein deutsches Restaurant. Ist das wichtig? Naja, kommt mal drauf an. Nein. Heute kommt René mit den komischen Fragen. Ich finde auch weiter. Ne? Sorry, also, ich wollte nicht in die falsche Richtung gehen, Stefan. Also war sehr gemütlich. Deutsche Küche. Genau, deutsche Küche, so war das gemeint. Deutsche Bedienung. gemischt, also war deutsch und waren, glaube ich, auch ein Augenscheinlich ein paar Nicht-Deutsche, aber war alles gut. Augenscheinlich. Du meinst nee, das hörst ein ja paar Deutsche mit was hast du, migrantischen damit wir uns dann in der deutschen Küche was vorstellen können, was hast du denn gegessen? Also du, die Firma. Gab's à la carte, gab es vom Buffet? Genau, die Firma hat ein Menü organisiert. Mhm. Also das Restaurant hat irgendwie ein paar Menüs. Und ich habe ja, kann ich ja erzählen, als die Weihnachtsfeier angekündigt wurde, das Restaurant, dachte ich, oh schön, deutsches Restaurant, kann ich ja einen Schnitzel nehmen oder so. Ne? Und dann die Menüs waren irgendwie 4 Gänge, auch durchaus lecker, aber hat mir jetzt persönlich nicht so zugesagt. Also klar, der Klassiker was hat hier, dir nicht gefallen? Die Gans konntest du essen als Hauptgang, haben auch viele gemacht. Ne? Also war gutes Feedback auf jeden Fall. Aber ich habe dann gefragt, weil es mir auch viel zu viel ist, ehrlich gesagt, 4 Gänge. Hä? So schnell macht eine Suppe? Die Anzahl der Gänge hat doch nichts mit der Menge zu tun. Absolut, absolut. Nein, also nicht für mich. In der hochpreisigen Cuisine, da ist ein Gang. Habe ich ja in Hamburg gemerkt, genau. Ne? Hatte ich ja auch erzählt und das war viel zu viel. Also deswegen habe ich gefragt und die hatten auch so eine Tageskarte und da habe ich sogar mein Schnitzel bekommen. Das war super lecker. Langweilig. Nö. So schön mit Weihnachtspommes. Das Schnitzel war mit Bratkartoffeln, Gurkensalat und Preiselbeeren. Mhm. War gut. Ein Wiener Schnitzel. Schön. Ein Wiener Schnitzel, also ein Kalbschnitzel. Richtig. Mhm. So sieht's aus. Naja. Das haben wir gerade. Wie gesagt, gibt solche und solche. Ja, aber da bin ich sehr zufrieden. Genau, ihr wart essen und dann. Genau, gab viel. Habt ihr einen Abend ausklingen lassen im Restaurant? Oder? Genau, weil die haben ich glaube, kurz nach 10 machen die zu. Wenn ich mich nicht irre, genau, dann sind wir dann los und es war ein super gemütlicher Abend, ne? Also über 4 Stunden und mit vielen Getränken, vielen netten Gesprächen, auch mal ein paar Kollegen kennengelernt, die jetzt nicht jeden Tag im Büro sind, das ist ja auch immer wichtig. Wie groß war die Runde? Na, wir sind knapp 20 Leute, waren es, glaube ich. Also ein bisschen mehr, weil teilweise auch Partner mit waren, also genau. Und das war gut, also nette Weihnachtsfeier. Nur essen und trinken? Ja, reicht ja auch. Okay, da war bei mir ein bisschen mehr. Und dann mal los jetzt. Hier. Bei mir gab es ein bisschen Rahmenprogramm. Ist ja jetzt hier nicht kein Battle, aber. Genau. Das ist hier auf jeden Fall ein Wettbewerb zwischen Stefan und mir. Und, echt? Da muss ich mal mit meinem Chef nochmal. Sieht jetzt schon, ich habe noch nichts gesagt. Vielleicht werde ich dann. So wir haben schon verloren. Ja. Vielleicht werde ich dann meins ein bisschen downsizen. Genau, mach das mal ein bisschen. Na dann mal los, Marc. Marc, los. Bist mit Fahrrad hingefahren? Nee. Nee. Hingefallen, sagt er jetzt immer. Ich hatte überlegt, tatsächlich irgendwie erstmal nach Hause zu fahren und von dort aus mit dem Auto dahin, weil ich wusste, da kommt man irgendwie nicht so gut weg. Mhm. Letzten Endes ist es alles ganz anders gekommen. Eine Arbeitskollegin hat mich von der Arbeit aus damit hingenommen und als das Etablissement schließt und wir waren die Letzten, die sie dort rausgekarrt haben, also sie sind dann wirklich zu uns gekommen und haben gesagt, wir haben eigentlich schon seit einer Viertelstunde zu. Hm. Wäre schön, wenn ihr jetzt so langsam gehen würdet, wir möchten Feierabend machen. Ich habe das Etablissement jetzt verpasst. Das habe ich noch nicht genannt. Ah, du fängst hinten an, ja, okay. Ja, ah, macht ja, das Artemis schon so früh zu? Oder? Das Artemis, genau. Weil wir auf der Weihnachtsfeier gern zum Ficken gehen. Sag mal, wer hat denn damit angefangen? Nein. Darf ich fragen, welchen Wochentag ihr hattet? Auf jeden Fall wird er mit High Five immer empfangen. Also wir haben es am Donnerstag gemacht, Donnerstagabend. Ah ja, und du? Ich würde jetzt so gerne Penis sagen. Nein. Aber darfst du. Hatten wir schon. Um wie viel Uhr ging's los? Ach nee, Wochentag war gesagt. Weil ist ja auch immer wichtig für eine Weihnachtsfeier. Es war mitten in der Woche. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, welcher Wochentag es war. Also ich auf einen Mittwoch. Okay. Ja, komm. Der Mittwoch steht jetzt voll scharf für Dienstag bis Donnerstag. Müsste letzte Woche Mittwoch gewesen sein. Okay. Okay. So. Und das Etablissement, das nenne ich jetzt mal. Also genau, also die Tatsache, dass wir da die letzten Mal rauskehren mussten, heißt nicht, dass wir uns da einfach so zugeschüttet haben, dass wir so viel getrunken haben und die Zeit vergessen haben. Nein, es spricht einfach für den Laden. Mhm. Weil wir waren im Brewdog. Das Brewdog ist eine Kette mit verschiedenen Filialen und wir waren auf einem großen Gelände unten in Langwitz, in der Langwitzer Straße. Genau, der eine oder andere kennt das vielleicht. Das war damals mal ein Gaswerk. Ja, das ist Marienfelde übrigens. Das ist das Gaswerk Marienfelde. Da stehen diese riesenrunden Dinger noch. Ja, ja, da steht noch ein Gasometer, so ein Turm. Genau. Ja. Ah ja. Stimmt, und das hieß mal anders, das ist eine Brauerei. Schon richtig. Hm? Das eine richtig echte mal, sogar. Ja. Genau, da kommen wir nämlich zum Rahmenprogramm. Mhm. Also da kann ich gleich mal vorgreifen. Das war eine andere Firma, eine amerikanische Firma, die sich gedacht hat, ach Mensch, wir kaufen uns mal hier auf dieses Gelände ein und haben sich mit richtig teurer Brauereitechnik dort eingedeckt. Und haben dort, da waren Tina und ich damals auch einmal und haben dann mal festgestellt, ah, das ist hier so hipstermäßig und es wird kaum Deutsch gesprochen, sehr, sehr viel Englisch. Die Biere schmecken uns da nicht so. Also ist zwar ein schönes Gelände, aber ist nicht so unsers. Und mittlerweile, was heißt mittlerweile? Aber ja, jetzt hat Brewdog das. Die andere Firma, die hat sich damit etwas übernommen. Also mit ihrem amerikanischen Konzept konnten sie hier nicht so Fuß fassen in der Art und Weise, wie sie sich das vorgestellt haben. Haben Verluste eingefahren. Und letzten Endes hat Brewdog das für einen symbolischen Euro übernommen. Inklusive dieser professionellen Brautechnik. Mhm. Und jetzt brauen die da ihre Biere. Und die mir ehrlich gesagt auch nicht schmecken. Aber es war schon mal sehr interessant, dorthin zu kommen, sich das mal alles anzugucken. Habt ihr eine Führung gemacht dann? Und dann eine Führung zu bekommen. Ganz genau. Und das sind da einige ausgelernte, aber auch angehende Braumeister, also die es dann richtig so Brauereitechnik studieren. Und wir haben da wirklich eine fachlich fundierte Führung gekriegt mit dem technischen Hintergrund. Und ich habe dabei gelernt, um das mal runterzubrechen auf einen Satz, Bier zählt eigentlich mit zu den kompliziertesten und anspruchsvollsten Getränken, die du überhaupt haben kannst. Wenn du dir sowas wie Wein nimmst, hast du deine Trauben und dann werden die irgendwie gestampft etc. und so weiter. Dann kommt eine Flasche und dann ist gut. Ja, und aber beim Bier, was du da... Wegen den Zutaten, weil du alles beachten musst, deutsches Reinheitsgebot und all sowas? Es sind ja nicht viele Zutaten, aber es ist eben ein reines Naturprodukt und du hast einen bestimmten Hopfen, den du verwendest und eine bestimmte Gerste und ein bestimmtes Malz, ein bestimmtes Wasser etc. Und dann musst du aber, was weiß ich, dann gibt es Lieferschwierigkeiten oder die Ernte ist vom Hopfen nicht so gut ausgefallen, du musst irgendwie auf einen anderen Hopfen ausweichen, dann musst du die Maschinen neu kalibrieren, damit das irgendwie alles so schmeckt, wie es soll, weil das ist nämlich die Hauptkunst. Du hast unterschiedliches Wetter, du hast unterschiedliche Zutaten und was es dann noch alles für Variablen gibt und die müssen da an zig Stellschrauben drehen, um zu versuchen, das so hinzukriegen, dass es so schmeckt, wie sie eben wollen. Große Brauereien haben es da sehr viel einfacher, weil du kriegst immer ein Blend, also eine Mischung aus dem bestehenden Bier, was eben zum Beispiel jetzt nach Kindl, Schulters oder Warsteiner schmeckt und der neuen Charge. Und die neue Charge wird mit der bestehenden Charge gemischt, um sicherzustellen, dass der Geschmack auch wirklich so ist, wie er sein soll. Also im Zweifelsfall wird er eben gestreckt, gepanscht, wenn du so willst, um nur einfach, damit das Bier immer erwartungskonform schmeckt. Weil das immer genau so zu brauen, dass es immer gleich schmeckt, ist nahezu unmöglich. Das war hochinteressant. Ja. Die technischen Anlagen waren natürlich auch nicht von Pappe. Wir haben dann auch mal so ein bisschen hier so Gerste oder so zum Knabbern gekriegt. So, hier hast du die mal roh, hier hast du sie mal geröstet, sowas in der Richtung. Und danach ging es dann zum Essen. War reichhaltig. Auch da vor Ort, in diesem Restaurant. Ja, ja, ganz genau. Also es ist kein Restaurant, es ist eigentlich eher eine riesige Halle. Ja, genau. Hat aber schon ziemlich einen Restaurantcharakter. Also als ich da war, da kannst du sitzen. Ja, ja. Da ist eine Bar. Ja, also, ich habe nämlich da auch schon gegessen, aber damals noch unter dem Namen Stone Brewing. Ja, ja, genau, das waren die Vorgänger. Ja, und der Park ist übrigens Marienpark, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ah, sehr gut. Das ist der Marienpark. Damit unsere Leute da draußen. Genau, aber ihr habt dann da gegessen. Wir haben dann gegessen, ganz genau. Und dann ging der zweite Teil des Rahmenprogramms los. Die haben dort eine Bowlingbahn. Allerdings ist das keine Bowlingbahn, wie man sie so kennt, weil du hast keine richtigen Bowlingkugeln, sondern du hast eigentlich eher Kegelkugeln. Mit denen du da bowlst und die Bowling-Kegel selber, also die Dinger, die man da umhauen muss, die waren deutlich kleiner. Die Bahn war nicht mal halb so lang wie eine normale Bowlingbahn. Okay. Es war ein Abenteuer. Man konnte trotzdem da ein bisschen tricksen und ab und zu mal einen Strike werfen, aber es hat mit normalem Bowling nicht so viel zu tun, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Es war immerhin kein Kegel. So. Das hättest du nicht mitgemacht. Danach, als wir da mit fertig waren, hatten wir uns eingebucht für, mein Gott, ihr kennt ja so Shuffleboard. Ja, geil. Und klassisches Shuffleboard macht man ja auf Kreuzfahrtschiffen, das kennt man ja. Was ist das? Tisch, dieses Ding, was ist das? Ein Tanz? Das ist nur eine Variante. Ja. Also bei uns im Büro, ja, ja, genau. Also es gibt, das ist eine Variante, du hast einen sehr langen ich weiß nicht, 10 Meter lang, aber nur so einen halben Meter breiten Tisch. Mhm. Und der ist mit Hartholz, ist er bezogen in der Mitte. Und der ist dann geschliffen und spiegelglatt lackiert. Und dann ist er aber da drauf noch so ein feiner Sand, wenn du so willst, so Sand oder Salz und sowas in der Richtung. Was dafür sorgt, dass die kleinen Metallplättchen, die man darüber schiebt, dann auf irgendeine Art und Weise dann irgendwie auch gebremst werden. Also ist sowas wie Eisstockschießen? Curling? Ja. Also könnte man leicht vergleichen. Im weitesten Sinne. Ja. Tischcurling, ganz genau. Wir waren ja letztes Jahr, glaube ich, waren wir Eisstockschießen. In Langwitz wahrscheinlich auf der Eisbahn. Nee, am Sony Center, habe ich berichtet. Und da haben wir dann was gewonnen, und zwar nämlich so ein Tischcurling. Mhm. Und das haben wir bei uns im Büro jetzt noch zu stehen. Ich liebe das. Hast du dann wirklich so habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Muss mir mal anschauen. Muss ich euch mal auf Erde erzählen, das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Na, jedenfalls, das war auch super spaßig, weil du hast dann diese wahnsinnige Entfernung und hast auf der gegenüberliegenden Seite hast du dann immer so Felder, die so Punkte bringen. Also wenn du es schaffst, irgendwie über eine Entfernung von so und so vielen Metern genau in ein bestimmtes Feld irgendwie zu treffen, dann kriegst du nur so viele Punkte. Wie sind die Felder angeordnet? Nicht im Kreis, wie man das beim Curling kennt? Hintereinander. Also ganz hinten vor der, also man muss dazu sagen. Vor der Tischkante. Genau. Du hast, dieser Tisch hat vier Kanten logischerweise, rechts, links diese Metallplättchen, die können da runterfallen. Nicht nur auf der anderen Seite, sondern auch seitlich. Die Profis spielen das übrigens mit Gläsern. Ja, natürlich. Aber ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also ich kenne die Variante noch aus meinen Amiga-Zeiten. Da gab es ein Spiel Shufflepuck-Café. Und da war halt dieser Tisch und du musstest über den Tisch rüber, weil da saß einer, ist quasi wie so ein Torwart, ne? Musste er dann die Scheibe aufhalten. Das war die Variante. Also zählt wahrscheinlich auch dazu, ne? Ein Shuffleboard hat an den Seiten Rändern, also. Es hat Ränder, aber es hat trotzdem da sowas wie eine Furche, wo das reinfallen kann. Ah, okay. Ja. Also, dass man das Beste aus beiden Welten hat. Einerseits, es kann runterfallen, andererseits, du musst sie nicht bücken und das Zeug irgendwo. Ich habe das noch nie gesehen. Nee, ich kannte das in der Form auch noch nicht, aber es hat echt einen heiden Spaß gemacht. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Hat so ein bisschen, ich sehe hier gerade eine Variante, die so wie so ein Billardtisch auch aussieht. Ja, ja. Also das ist eine ganz gute Geschichte, habe ich noch nie gesehen. Habe ich gerade schon gesagt, ne? Ja. Gut. Hast du das schon mal gesehen, René? Nee, ich glaube nicht. Dann haben wir festgestellt, oh Mensch, da kann man ja auch Jenga spielen. Jenga kennt er vielleicht, dieses Ding, wo man so ein Turm mit die Klötze. Mit drei Bauklötzen und dann. Drei Klötze immer nebeneinander und dann versetzt in der nächsten Reihe. Ganz genau. Also du baust den Turm erstmal auf mit diesen drei Klötzchen irgendwie immer in einer Ebene und dann die nächsten drei oben drüber etc., sodass du dann quasi so ein Quader da irgendwie aufgebaut hast. Und dann musst du Klötzchen entfernen und oben wieder anbringen und dann sozusagen immer höher bauen. Das gab's. Das klingt erstmal nicht so spannend, aber ja, man war damit eine Weile beschäftigt. Dann gab es eine Tischtennisplatte und ein paar Schläger. Also haben wir Tischtennis gespielt. Und dann gab es etliche Flipper-Automaten. Es gab Arcade-Rennsimulationen, Arcade-Ego-Shooter. Was war das für eine Location? Brewdog. Ja. Das haben die alles da vor Ort? Das haben die alles da vor Ort. Zahlst du dann für die Flipper-Automaten so richtig so Münzenflipper und Münzenarkade? Oder? Ich habe mir das den ganzen Abend vorgenommen, da mal irgendwie mal zu flippern, wollte das eigentlich. Und kann sie das immer noch nicht sagen. Also die haben da diese Münzslots, aber ich weiß nicht, ob man da einfach nur Bescheid sagt und das für eine Stunde mietet und dann kannst du so lange zocken, wie du lustig bist. Oder ob man da selber noch Geld reinstecken muss. Das habe ich gar nicht in Erfahrung gebracht. Heißt für mich aber auch, also es bestärkt mich in meinem Bestreben, dort nochmal hinzugehen, weil es hat mir da wirklich gut gefallen. Ich muss ja da kein Bier trinken. Vor allen Dingen keins, was mir nicht schmeckt. Ah ja, genau. Ein weiterer Teil des Rahmenprogramms, noch vor dem Essen, war eine Bierverkostung. Das ist ja was für mich. Also wir haben, oh Gott, wir haben so einen Ale-Verschnitt haben wir gekriegt. Dann hast du dir das eigentlich erzählen lassen oder erinnerst du dich da aus eigenen Stücken dran? Nein, da habe ich nicht getrunken. Aber ich fand es hat mir alles nicht geschmeckt. Also es gab so ein Lager. Ja, Bier muss man mögen. Also. Und dann gab es irgendwie so ein Ale und dann gab es irgendwie noch sowas, das war so hell und hatte dann auch so eine fruchtige, so eine Ananas- und Bananennote. Das war auch nicht so meins. Also, ja, gut. Aber viel wichtiger ist ja auch die Frage, dann das Essen. Ja. Da wollen wir ja nochmal wissen. was da jetzt war. Och, das war ehrlich gesagt. Unspektakulär? Das war ziemlich unspektakulär, muss ich leider sagen. Typisch Weihnachten oder eher nicht? Bitte? Typisch Weihnachten oder eher nicht? Nee, eher nicht. Okay. Eher nicht. Also wir haben dort nicht weihnachtlich gegessen. Hm. Die meisten hatten Burger. Ich hatte auch so einen Burger. Burger, okay. Und der war leider totgebraten. Das war nicht so doll. Ich mag meinen Burger eigentlich lieber medium. Mhm. Kann ja nicht mal sagen, ob das frisches Fleisch war oder ob das Tiefkühlpatties war. Dafür war es zu tot. Dafür war es dann doch zu tot, genau. Ja. Naja. Wie lange ging der Abend? Der Abend ging. Ja, wann haben wir uns denn da getroffen? Die Sache mit dem Mittwoch habe ich ja schon hingekriegt. Die Uhrzeit. Gut, Marc, ey. Ich glaube, du hast dir das wirklich erzählen lassen. Ah, ja. Nein, keine Sorge. War gar nicht dabei. Bist du denn? Sagen wir mal, wir haben uns dort um 6 getroffen. Mhm. Und raus sind wir, ja, so nach 11. Mhm. Ja, also genau. Wir waren schon eine Weile da beschäftigt. Ja, ja. Und ich bin besser nach Hause gekommen, als ich eigentlich dachte. Also ich habe mich dann mit dem Auto bis zum S-Bahn-U-Bahnhof Mariendorf mitnehmen lassen und dort fuhr dann ein Bus und dann habe ich auch gleich meinen Anschlussbus gekriegt und war halt zu Hause. Ich überlege gerade, ob man von da auch nach Marienfelde laufen kann. Ich weiß mir nicht, doch, ich glaube ja. Nach Marienfelde oder meinst du U-Bahnhof Mariendorf? Nee, S-Bahnhof Marienfelde. S-Bahnhof Marienfelde nicht, sondern der nächste S-Bahnhof in der Nähe ist Attilastraße. Attilastraße, okay. Weil du fährst vorbei mit der S-Bahn. Ja. Und dann bist du in Marienfelde. Aha. Mhm. Ja. Ja. Ja, aber auf jeden Fall ein Tipp. Das Bulldog. Auf jeden Fall ein Tipp. Ja. Also es ist wirklich so angelegt, dass du dort den ganzen Tag verbringen kannst oder vermutlich auch sollst. Mhm. Du kannst ja auch das Gelände angucken, lohnt sich auch. Da sind große Wiesen, also gerade im Sommer ist es sehr angenehm, weil hinterm Brewdog ist dann auch noch Fläche, die sie wahrscheinlich im Sommer auch als Außenbereich nutzen. Ja, zumindest stehen dann da Holzstühle mit so also einem Strandstühle, ne, mit so einer Stoffmatte drin und wie gesagt, auch sehr historische Gebäude. Mhm. Und ich glaube, das wird auch von irgendjemandem gepflegt, dieser Marienpark, also das wird am Leben gehalten. Ja, hat trotzdem ein bisschen Lost Place Charakter, weil es wirklich am Arsch der Welt ist. Ich glaube, das deutsch-amerikanische Volksfest war dort irgendwie auch mal ein, zwei Jahre, hat dort gastiert. Tja. Mhm. Und René, wie ist bei dir? Ja, wie ist deine Weihnachtsfeier? Also, eine kann ich schon erzählen. Ach, du hast mehr. Die andere hat noch nicht stattgefunden. Ja, aber mir hat noch eine zweite stattgefunden. Dann, das war gestern, aber dazu kommen wir vielleicht später. Also, ich war in Pankow, Wedding, Bornholmer Straße, in der Kugelbar. Die Kugelbar? Die Kugelbar ist ein Kneipe, kann man Kneipe dazu sagen? Also, sie haben... Also erstmal super urig, großer Raum mit Bar und da drin sind dann so Stühle und Tische aus den 60ern, 70ern, würde ich die zeitlich einordnen. Und sie sind ziemlich ostig, würde ich mal sagen. Also ein super cooles, super coole Atmosphäre, richtig schön gemütlich gemacht mit Kamin. Dort haben wir Buffet zu uns genommen. Genau, Buffet mit Gans, Blumenkohl sag ich. Also doch Rotkohl, das weihnachtliches Buffet. Und im Anschluss haben wir gekegelt. Ich habe das erste Mal im Leben, die haben dann so einen Keller und in dem Keller ist eine Kegelbahn und wirklich, wie so vorstellt, so ein langer Schacht im Keller, der dann irgendwie, du kannst da also schulterbreit vor der Bahn stehen, dann schleifst du an der Wand. Und die Kegelbahn ist, das kann man der Technik entnehmen, die da verbaut ist und auch Informationstafel. Steinalt. Habe ich gar nicht gesehen, aber so 70 Jahre alt. Krass. Ja. Und für mich war es das erste Mal Kegeln. Ich war überrascht, wie schmal so eine Kegelbahn ist. Aber ist meistens so, ja. Also, Kegelbahnen sind so. Ja, super aber auch, schmal. Was du sagst, dass sie so verbaut sind in so einem Keller, in so einem Häusern. Ja, so war genau, offenbar das habe ich schon öfter gesehen. Ja. Und ich war natürlich auch überrascht über die Kugelgröße, weil ich konnte die Kugel mit einer Hand halten. Und was du denkst, was so eine Kugel wiegt? 3 Kilo. Ja. Und dann war ich überrascht, das habe ich aber erst im Nachgang gesehen. Die Kegel sind gar nicht dreieckig angeordnet, sondern das ist eine Raute. So ist das, sind nämlich 9. Also deswegen heißt es beim Kegeln noch alle 9. Ja, und? Wer hat alle 9 gemacht? Du. Und ich bin damit zur Legende geworden. Weil du der Einzige warst. Einmal alle 9 gemacht? Ja, offenbar reicht das, einmal alle 9 zu machen. Ich habe dann immer gesagt, ja, ich habe in 9 Versuchen 9 Kegel geschafft. Ne? Aber nee, ich wurde tatsächlich noch in den Folgetagen angesprochen. Also beim Gehen wurde ich angesprochen. Ey, ich habe gehört, du hast 9 geschafft. Und gestern im Büro wurde ich auch. Braucht sich Viren, nee. Ja, witzig ist. Ich habe eine Software, die so zufällig dann immer auch Zitate so anzeigt, so ein bisschen zur Motivation. Und da stand an dem Tag, bevor ich den Raum gewechselt habe und angesprochen wurde, stand da, du brauchst nur für eine Sache berühmt sein. Ja, siehst du. Und dann wechsle ich das Büro und dann so, sag mal, ich habe gehört, du hast 9, wie hast du das gemacht? Ich sage, ich weiß es nicht. Ja, aber selbst Profis schaffen nur 8. Ja, also nochmal. Also sagen wir es mal so, Kegeln ist kein Sport, wo ich sagen würde, da wirst du mit einer ausgezeichneten Technik immer schön abräumen. Nee, Glück und Zufall war auf meiner Seite an dem Tag. Ja, aber was ich sage ist, das Spiel selber hat nach meinem bescheidenen Dafürhalten einen zu großen Zufallsfaktor da drin. Ja. Du schaffst es nicht, die Kugel immer so zu werfen, dass du da alle Kegel treffen. Aber es hat, also für mich war es, wie gesagt, das erste Mal, hat Spaß gemacht, war cool. Dieser Keller war klein, eng, dunkel, keine Fenster, laute Musik. Perfekt. Also es war, es hatte wirklich ein richtig cooles Ambiente. Ja, sehr, sehr gut. Es gab auf dem Steglitzer Damm, in Steglitz gab es ein chinesisches Restaurant. Und da stand draußen nicht nur, wir sind dieses und jenes Restaurant, sondern wir haben auch im Keller eine Kegelbahn. Mhm. Ah. Das war so die Zeit, ja. Da hat man früher und mitgeworben. Eine Kollegin hat rausgesucht so ein paar Kegelspiele, ne? Also dass wir jetzt nicht einfach nur blank gegeneinander gekegelt haben, sondern so wirklich Spiele, so, ich habe es leider nicht alle mitbekommen, aber eins Pin war Nummer 5. So ungefähr, Ballermann 6. Das heißt, was? Ja, was wie der Name sagt, 6 Minuten lang, 2 Mannschaften, jeder eine Bahn. Also es waren tatsächlich auch nur 2 Bahnen nebeneinander. Das habe ich aber auch so auf dem Schirm, als wenn Kegeln immer mit 2 Bahnen ist. Dass das ein Teamsport ist. Nee, ein Konkurrenzsport. Naja, meine ich ja, 2 Teams. Egal, wir waren 2 Teams, 2 Bahnen und dann 6 Minuten lang auf die Kegel. Und es wurden immer nur Punkte gewertet, die 6 oder mehr waren. Ah ja. Na, ja. Und dann, Feuer, ne, so schnell wie möglich. Ja, war ganz cool. Genau, wir haben angefangen um 13 Uhr im Büro. So ein bisschen Glühwein, Kekse, Ansprache. Ja, Vorwärmen, ja, Vorglühen. Geschenke und. Ach, Geschenke auch? Ja, es gab eine Tüte Aufmerksamkeiten von der Firma. Schön. Mhm. Bei uns gab es eine Tüte. Ja, nö, wir werden zum Nikolaus hier Schokolade und so, das war auch nett. Nee, und gegangen bin ich um 23 Uhr. Und andere sind länger geblieben. Ich glaube, es ging bis 2:30 oder so. Ui, ja. 3. Mitten in der Woche? Oder? Nee, war am Freitag. Okay, ja, dann geht es. Ja. Stefan. Mitten in der Woche bis 2:30. Warum du, nicht? Und nächsten Tag schon erlebt. Früh um 8 wieder im Büro. Ja, deswegen war ja, aber bei René ja nicht. Der nee, der Witzker Schwester. Ja, nee, also ich muss sagen, ich finde es super cool, dass Unternehmen sich dem aussetzen oder das für ihre Mitarbeiter veranstalten, finde ich eine gute Sache. Absolut. Ja, gehört dazu Teambuilding. Einfach. Teambuilding. Genau. Und das funktioniert, sage ich nur. Also die Weihnachtsfeier ist ja nur ein Teil des Teambuildings. Ne? Das Jahr ist ja lang und man kann ja jederzeit irgendwie mal ins Kino gehen, Bowling, Bahn mieten oder so. Gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Freizeitgestaltung mit Stefan, Teil 1. Ja, richtig. Firmenkultur. Richtig. Genau. Und zum Thema Firmenkultur ist für mich die zweite Weihnachtsfeier mit unseren Freunden von Epic. Mhm. Und die findet morgen statt. Schön, dann schöne Grüße. Im Kriminaltheater. Ja. Wir haben jahrelang jetzt da gesessen und jetzt haben wir gesagt, so jetzt zum geht Abschluss auch mal gehen wir jetzt auch mal hin. Ich sag Ihnen, Sie können gerne ins Kriminaltheater gehen. Ich bin nicht sauer, dass Sie mich nicht eingeladen haben, aber bitte mit Zucker oben drauf. Sie sollen nicht versuchen, dort irgendwie Besteck mitzunehmen oder so. Wieso? Also mitgehen zu lassen. Hat Marc schon gemacht. Macht man nicht. Gehst nicht ins Kriminaltheater, um dort Sachen zu klauen? Nie. Okay. Nirgendwo. Das ist doch Kriminaltheater, kann ich doch kriminell werden. Oach, oach. Ja, das, genau, das ist so das Weihnachtsfeierthema. Machen wir eigentlich eine Weihnachtsfeier? Du hast keine organisiert. Habe ich vergessen. Ja. War das meine Aufgabe? Ja. Achso, was ich zum Kegeln noch sagen wollte. Mein erster Eindruck war natürlich, Murmeln? Murmeln. Wenn die so winzig sind, die Kugeln. Ich habe wirklich gesagt, Murmeln so da. Winzig sind sie ja auch nicht. Ja. Du hast einfach Hände wie Seitenteile vom Bauwagen. Ja, genau. Da passen so eine Backerschaufel. Dafür bin ich ja bekannt, ja. Ja. Gut, genau. Das waren die Weihnachtsfeiern. Ja. Ja, Gott sei Dank. Dann komme ich jetzt noch mit meiner letzten Weihnachtsfeier. Ja, da kommt ja noch eine. Mann, so viele Weihnachtsfeiern. Ach, aber an die erinnerst du dich hoffentlich besser. Also so. Die war, ist ja noch frisch. Um wie viel Uhr war sie denn? Die war um 17 Uhr gestern, ging es los. Ist aber auch alles egal. Wie viel war es? Wichtig ist, ist, ja genau, wir waren vollzählig. In unserer Reha-Gruppe sind wir 13. Hm. Lea und unser Vorturner waren wir dann 14. Ich habe mittlerweile alle Namen tatsächlich gelernt, aber das ist alles nicht wichtig, sondern was wirklich wichtig ist, ist, wo wir waren. Wir waren in einem Restaurant namens Verona, das ist ein italienisches Restaurant, mhm, in einer kleinen Seitenstraße von der Breite Straße direkt an so einem Stichkanal. Welche Breite Straße? Die in Pankow oder die in Mitte? Mitte. Mhm. Mitte, okay. An der Bibliothek. Und ich muss es leider sagen, der Besuch dieses Restaurants lohnt sich nicht. Okay. Weil? Also meine Nudeln, die waren, also es hat mir ein bisschen komisch geschmeckt. Und dann dachte ich so, naja, okay, war vielleicht jetzt nicht so prall. Aber lass dir doch noch einen schönen Nachtisch bringen und dann bestellte ich einen Klassiker. Panna Cotta. Beim Italiener. Und was kam, war etwas, ja, halbflüssiges. Das war flüssiger als ein Joghurt. Okay. Es war höchst enttäuschend. War eher Puddingsuppe statt so Pudding-ähnliches Zeug. Ja, also Panna Cotta ist stichfest. Ja, ja, genau. Es ist ein richtig schöner, fester Gugelhupf, wenn man so will. Und das war überhaupt nichts davon. Das hat dem Geschmack auch jede Menge Abbruch getan. Nee. Meine Gabel kann nicht drin stehen. Ja. Das ist nicht gut. Da konnte nichts drin stehen, nicht mal jemand mit Gummistiefeln. Naja, aber es kann ja nicht jede Weihnachtsfeier. Es liegt nicht an der Weihnachtsfeier, sondern es liegt an diesem Restaurant. Und deswegen bin ich mir nicht zu fein dafür, einfach mal zu sagen, da könnt ihr gerne hingehen, aber auf eigene Gefahr, ich fand es nicht so prall. Jeder Laden hat mal einen schlechten Tag, kann sein, gebt der Sache gerne noch eine Chance, aber ich bin raus. Mhm. Ja. Weil der erste Eindruck ist, René, richtig durch nichts zu ersetzen. Sehr schön. So. Ja. Manchmal ist der erste Eindruck auch der letzte. Kann auch sein, ja, genau. War ja bei uns nicht so. Ja. So, habt ihr noch was Spannendes zu berichten? Weihnachtsfeiern? Nein, nicht Weihnachtsfeiern. Ich habe noch ein paar Volleyball-Weihnachtsfeiern, aber das ist immer eher so im kleineren Rahmen. Ja. Ich habe gestern im Bus gesessen und ist nicht weitergefahren. Und er blieb einfach irgendwann stehen. Und der Busfahrer merkte, oh Scheiße, ich hätte doch besser tanken sollen. Nee, die Bushaltestelle war nur 15 Meter entfernt. Und vor uns stand ein Auto völlig unmotiviert, stand einfach und blinkte nach links. Und auf der Gegenfahrbahn stand auch ein Auto, was auch nach links blinkte. Da konnte ich schon fast eins und eins zusammenzählen. Man wurde sich nicht einig, wer die Parklücke nimmt, die da war. Der Busfahrer hat dann irgendwann sich erbarmt, also nachdem auch der gegenfahrende Bus schon mit Lichthupe versuchte, das Problem zu lösen. Ohne Erfolg erbarmte sich dann der Busfahrer, dass er uns rausließ. Und dann bin ich zu dem Fahrzeug hingelaufen, also zu dieser Fahrzeuggruppe. Fenster war Gott sei Dank schon ein Stück offen und ich sah, merkst du nicht, dass du die komplette Straße versperrst? Und dann habe ich es im Dunkeln nicht gesehen, antwortete mir eine Frauenstimme. Ich habe hier zuerst gestanden und geblinkt, er ist gerade erst gekommen. Aber die haben auch nicht miteinander kommuniziert. Die standen einfach da, haben eine Straße blockiert. Ja. Andere Fahrgäste taten es mir gleich, folgten mir nämlich direkt. Also sie haben schon gesehen, wo ich hingehe und fühlten sich anscheinend auch stark. Auch motiviert, da auch noch ein Signal zu setzen. Mhm. Ich glaube, die mussten sich ein bisschen was anhören. Ja, und ich bin dann nach Hause gelaufen, den Rest, und kann von zu Hause dieser Stelle einsehen. Und als ich dann irgendwie 10 Minuten später zu Hause war und aus dem Fenster guckte, da stand die immer noch da. Da ging gerade die Bewegung los und so voll war die Straße noch nie. Also, sie haben so richtig schön einen Stau verursacht mit mehreren Bussen. Und dann haben mich so gefragt, ist es ein Thema für die Polizei sowas? Also, was ist denn die Strafe, wenn ich einfach so die Straße blockiere? Das ist eine Frage für Stefan. Ist doch Eingriff in den Straßenverkehr. Also gefährlich ist er jetzt natürlich nicht. Naja, aber kann ich so eine Belehrung. Wenn du mit dem Auto liegen bleibst, wegen Benzin leer, dann musst du Strafe zahlen. Und kein Mensch weiß warum. Ja, also das wäre was für eine Hausaufgabe, sprich etwas für René. Mhm. Wir wissen ja, es gibt so etwas wie sinnloses Herumfahren, das was auch eine Ordnungswidrigkeit ist. Ja. Und was dahinter steckt, ist, dass wenn du ohne Ziel in der Stadt herumfährst, dann bist du ein Umweltsünder, weil du da CO2 irgendwie reinbläst etc. und so weiter. Und das wäre etwas, was man den dort stehenden PKWs, wenn sie denn noch an sind, also wenn der Motor läuft, denen zur Last legen könnte. Ja. Habe ich nicht verstanden, wie man so stur sein kann, ey. Och, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich erinnere mich, es gab eine sehr, also die Straße gibt es natürlich immer noch, eine sehr, sehr schmale Straße. Es kommen zwei PKWs dort nicht durch, sie können nicht aneinander vorbeifahren. Und wir hatten die Situation, wir waren verdammt gut drauf und wollten uns partout nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir fuhren dort rein und es kam uns eine Frau entgegen. Und wir so, ja, wir sind jetzt hier schon fast durch und naja, also sagen wir, doch um die Sachen ein bisschen zu entschärfen, wir haben uns genau in der Mitte getroffen. Mhm. Und einer hätte nun nachgeben sollen. Ja. Und da wir nur so eine komische Stimmung hatten, haben wir gesagt, wisst ihr was, wir heute ausnahmsweise mal nicht. Die Dame auf der anderen Seite Hat das genauso gesehen. Ja. Und schon entsteht sowas. Wir eskalierten, die nächste Stufe war Motor aus. Mhm. Einmal zur MPU bitte. Also ich kann dir sagen, die schnelle Suche sagt, das Blockieren einer Straße ist eine Straftat. Straftat? Und zwar meistens Nötigung. Jetzt ist die Frage, wer der Genötigte ist und wer der Nötiger ist. Ja. Die Genötigten sind alle die nicht weiterfahren können. Das waren viele. Sammelklage. Man muss natürlich auch mal dazu sagen, es ist eine Schande, dass die Polizei sich um so eine Fälle kümmern muss. War keine Polizei da? Nee, das klar. War so eine Frage, aber wenn man die geholt hätte, ja. Wir müssen jetzt hier was aufklären. Du sagst, da waren verdammt viel Genötigte und viele Kläger. Naja, Staufen also, waren, Leute, ja. Aber wenn es eine Straftat ist, dann ist ja der Staat derjenige, der dich da anklagt. Dann ist es scheißegal, wie viele Leute involviert sind. Das stimmt allerdings, ja. Wenn es zivilrechtlich kann man da vielleicht was machen, keine Ahnung. Also dass jemand dich auf Schadenersatz verklagt, weil er wegen deiner Nötigung im Straßenverkehr nicht rechtzeitig zu einem wichtigen Termin kommt und deswegen Verdienstausfall hat, sowas in der Richtung, um die Sache ein bisschen weiter aufzudröseln. Hm. Ja. Ihr seht schon, das ist nicht so einfach. Das glaube ich auch. Ich frage mich wirklich, wie sie es nachher gelöst haben. Tja. Also ich hätte als BVG hätte den Abschleppdienst gerufen. Kannst ja nicht machen. Verkehrshindernis. Einfach raussteigen und mit Prügel. Aber lag es daran? Dann dreht sich die Nötigung. Ja. Vielleicht lag es auch daran, weil im Moment die Benzinpreise recht günstig sind. Das stimmt. Haben Sie das mal genutzt? Stefan. Das habe ich gesehen. Habe ich auch am eigenen Leib erfahren. Dass die Benzinpreise so günstig sind. Ich so günstig wie vor Corona oder so. Während Corona. Ich habe, glaube ich, 1,54 für E10 neulich bezahlt. Und das habe ich zuletzt im Sommer und davor 2021. Ich habe ja meine Tankliste. Tankliste? Ja. Du hast so anspruchsvolle Hobbys. Nö, ist ja. Nein, das sind historische Dokumentationen. Genau. Ja. Ach. Und das fand ich sehr interessant. Ey, bin ich doof. Ich habe das Wichtigste bei der Weihnachtsfeier vergessen. Oh Gott, den Weihnachtsmann. Nee, wir waren natürlich. Den Benzinpreis. Also die zehn Stunden, ne, wegen historischer Dokumentation. Ja. Die 10 Stunden kamen ja nicht nur vom Glühwein trinken im Büro und von Essen und Kegeln. Hm? Wir waren und das wollte ich unbedingt erzählen, weil es auch ein guter Berlin-Tipp ist, wir waren im Petrihaus gewesen. Petrihaus? Was ist das? Weiß nicht, ob in der verlorenen Folge ich davon erzählt hatte oder in einer anderen. Nein. Glaube nicht. Und zwar wurde in Berlin am Molkemarkt, da wo die große Baustelle ist. Molkenmarkt, genau. Für die sich nicht ganz so gut auskennen, das ist so in der Nähe vom Roten Rathaus, Neuen Stadthaus, genau. Hier in der Nähe. Und da kommt doch das House of One hin. Das ist ein religiöses Gebäude, So ökumenisch. Genau, was für Christen, Muslime und Buddhisten, ich weiß Juden. Nicht genau, Juden, sind Juden nicht auch Christen? Nein. Gut, nicht mein Thema. Erzähl einem Juden mal, er ist ein Christ. Ja, aber dann ist hier. Ne? Wie ihr miteinander verkettet seid und so, ich habe keine Ahnung. Also ja, auf jeden Fall mehrere Religionen unter einem Dach, deswegen House of One. Und auf dieser Baustelle wurde beim Butteln, ich weiß jetzt nicht, ob es genau diese Baustelle oder ob daneben noch eine ist, wurde Mauerwerk gefunden. Und man stellte fest, dass da irgendwie eine alte Schule, eine aber ne, nicht so eine, nicht Schule im Sinne von Schule, ja egal, irgend sowas, und eine Kirche, die Petrikirche gewesen sind. Die Petrikirche ist daher interessant, weil es die Kirche in Köln war und die Nikolaikirche war die Kirche in Berlin. Mhm. Und was haben wir noch? Wir haben Köln, Berlin. Und sonst nichts weiter. Ja, Berlin ist aus Köln und Berlin hervorgegangen. Ja. Hm? Und dazwischen war irgendwas war noch. Stromtal, Dingsbums, wie ist heißt denn das da? Und auf jeden Fall, wir haben eine Folge dazu, wo wir die Geschichte Berlins nochmal nachlegen. Das ist eine der ersten Folgen, also ein- oder zweistellig. Hm? Wird in den Shownotes verlinkt. Auf jeden Fall haben sie eben, wie gesagt, da Gebäudereste gefunden und die haben sie freigelegt. Und dann kam man auf die Idee, statt die irgendwie abzutragen und woanders hinzubringen, man baut einfach ein Museum drumherum. Und das ist jetzt das Endergebnis, das Ganze nennt sich Petrihaus. Und das ist jetzt nicht nur, dass man quasi in dieses Haus, was dann, diese Mauerwerke müssen ja belüftet werden, das heißt, das ist da wie draußen, aber es hat Wände drumherum. Ich glaube, man zahlt 6 Euro Eintritt, bis 18 Jahre ist man, kommt man kostenlos rein. Und das ist ein vierstöckiges Gebäude, glaube ich, was da drauf ist. Und in den einzelnen Etagen lernst du die Schritte der Archäologie kennen, also Restauration, wie dann Teile zusammengefügt werden zu einem Ganzen. Ist sehr viel mit Anfassen, also du ist sehr immersiv auch gestaltet und sehr interaktiv. Du nimmst dir quasi in der untersten Etage, nimmst du dir so, greifst du blind irgendwas und dann hast du eine Nummer von einem Stück, was du jetzt gefunden, ausgebuddelt hast und in der nächsten Etage gibst du es am Rechner ein, dann siehst du es vor der Nase, dann putzt du es digital und so weiter und so fort. Und auf jeder Etage, die einen so einen Schritt beschreibt, sind dann auch Leute, die da wirklich arbeiten. Das ist eine große Glasscheibe dann, der Raum ist durch eine Glasscheibe getrennt, auf der einen Seite ist Ausstellung, auf der anderen Seite arbeiten Menschen da richtig echt und verwerten immer noch Sachen, die Fundstücke, die sie da gesehen haben, die sie da eingesammelt haben. Ist auch ein Magazin, also ein großes Lager für Museumsstücke. Da lernt man dann auch, wie sowas eingelagert wird, wie sowas dann belabelt wird und so. Also wirklich eine richtig, richtig gute Ausstellung. Und weil meine Firma da ein Projekt und Teil an diesem Ganzen hatte, ja, sind wir dazu gekommen, da uns das einfach mal anzuschauen. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ja, klingt auch das gut. Petrihaus am Molkenmarkt. Ja. Genau, mit schöner Dachterrasse auch, das heißt am Ende wird man auch mit einem sehr schönen Ausblick auf den Molkemarkt belohnt, ja, und hat sehr viel dazugelernt. Sehr gut. Genau. Guter Tipp, auf jeden Fall. Ich schlage vor, Stefan guckt jetzt mal in seine Aufzeichnung und René guckt mal auf die Uhr. Oh, und du? Und, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt noch 23 Minuten und 21. Oh, dann können wir jetzt noch den Nachrichtenblock mit. Stefan wollte mit uns spielen. Genau, also ja, dann spielen wir doch mal. Aber vorher frage ich euch, vielleicht habt ihr die Nachrichten verfolgt. Ja. Nein. Was sind, vielleicht auch für euch ein kleiner Rückblick, was waren die ganz großen Themen 2025? Aber machen wir jetzt bei schon Google zum Beispiel. Ja, es gab, Google hat ja jetzt wie immer im Dezember die Statistik veröffentlicht. Zeitgeist vielleicht oder erinnert Trends? Er euch an ein paar Events dieses Jahr. 2025. Ja, was waren da so? War das Jahr der Events? War das Jahr der. Na, ein ganz großes Event war natürlich, also Event im Sinne von irgendeine Wahl. Nach haben die Leute gesucht. Was waren so Trump. Die Themen? Trump ist bestimmt immer Thema. Elon Musk. Trump, Ukraine, Elon Musk, ja, KI. Genau, so politische Themen, genau. Also Top-Thema war auf jeden Fall die Bundestagswahl. Hat man schon fast vergessen. Die Bundestagswahl. Ja, es gab dieses Jahr eine Bundestagswahl. Dass man die, wo Sarah vergessen? Wagenknecht entschieden hat, dass sie nicht mehr weitermacht. Na, weil sie nicht über später. Die 10% gekommen ist. Ja, das hat sie schon angekündigt mit Anlauf. Sie hat auch lange dafür gekämpft, ob die 10% nochmal ausgezählt werden im Nachgang. Ja, genau. Ja. Dann hat man noch die Fußball-EM der Frauen, vielleicht erinnert ihr euch auch, im Sommer. Nein. In Berlin zum Beispiel. Na? Aber das wisst ihr bestimmt, die meistgesuchte Person bei Google dieses Jahr, kleiner Tipp, hat eine Doku. Trump oder Elon Musk? Nee, Haftbefehl. Hafti. Das war doch jetzt auch zuletzt viel in den Nachrichten, ne? Ja, ja. Weißt genau. du, wie das heißt, wenn ich mir was über Haftbefehl aufschreibe? Nee. Haftnotizen. Haftbefehlnotizen. Sehr gut, sehr gut. Ja, ansonsten nichts Spektakuläres in der Meldung. Also war die letzten Jahre, glaube ich, immer spannender. zu wissen, was da so los war. Hm. Dann würde ich sagen, spielen wir. Ja, gerne. Oh, was hast du da? Eine Tüte mit Zeug. Mit Zetteln, Und jetzt greifst du, sind es große Zettel, kleine Zettel, sind es viele Zettel, wenige? Genau, hier sind ganz viele Zettel. Oh, Stefan hat was. Leg mal dein Taschentuch weg, nicht, dass ich, dass wir dein Taschentuch ziehen. Das Klopapier. Genau. Achso, Klopapier, genau. So, okay, ganz viele einzelne Zettel. Aber wir kennen es ja genau. Sowieso nicht, aber wir können uns einfach einen Zettel nehmen. Genau. Ah, ja. Jeder nimmt sich einen Zettel. Ich habe einen zugeordnet bekommen. Wir spielen drei Runden. Darf ich reingucken? Genau, da sind Schlagzeilen drauf, beziehungsweise kleine Geschichten. Und die in diesem Jahr irgendwie passiert sind. Und genau, René holt seine Lesebrille raus. Sehr ja, gut. Ich wusste ja nicht, dass du einen Schriftkurs in 9 druckst. Ja, das stimmt. Hätte ich besser machen können. Aber im nächsten Jahr. Ja, hier ist auch stockduster, genau. Muss man auch dazu sagen, ne? Okay, und die Aufgabe ist, also 3 Runden, ne? Jeder gegen jeden. Wer mehr Punkte hat, gewinnt. Die Storys sind entweder echt oder von einer KI erfunden. Und jetzt ihr. Wer fängt an? Muss ich dir erzählen, als wenn die echt ist? Oder? Nö, du kannst ja den einfach vorlesen. René fängt an. Gut, dann fange ich mal an. Ein Startup in Köln präsentierte die erste Geruchspowerbank. Ein Gerät, das Düfte auf Knopfdruck abgibt. Zum Beispiel Kaffee, Regen, Freibad. Das Internet ist gleichzeitig fasziniert und irritiert. Mhm. So. Was ist dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck ist so völliger Quatsch. Okay. Weil wie riecht ein Freibad? Hätte ein Pups drauf gestanden, hätte ich gedacht, nach Freibad? Nach Chlor vielleicht? Oder nach Pommes? Ja, zum Beispiel, genau. Die besten Pommes sind Freibad. Also, ich sag dir, was mich abgesehen davon. Also, du sagst Fake. Was soll Powerbank sein? Eine Powerbank? Und vor allen Dingen, wie soll man Gerüche erzeugen? Ein Startup in Köln präsentiert die erste Geruchspowerbank, ein Gerät, das Düfte auf Knopfdruck abgibt. Also was ich mir technisch vorstellen kann, ist, dass etwas auf Knopfdruck einen Geruch abgibt. Ja. Einige Deo. Von uns kriegen das sogar ohne Knopfdruck hin. Und Deo ist ein gutes Beispiel. Ja. Und warum soll das nicht auch funktionieren mit einem elektrischen? Gibt ja diese, kennst du die so von alleine mal diese alle 5 Minuten. Der Raumerfrischer, automatisch. Ja. Kann ich mir vorstellen, halte ich trotzdem für Quatsch. Okay. So, Marc, was denkst du? Ja, das ist Quatsch. Ist Quatsch. Ist Quatsch. Okay, sag mal die Nummer. Ach so. Da steht eine Nummer drauf, damit ich es nicht vergessen. Das ist die 9. 9. Okay. Ist das schon auflösen? Oder? Ja, löst. Okay, dann machen wir das erste Runde. Genau. Nee, also ihr sagt beide KI. Warte. Also lasst unsere Zuhörer ganz kurz. Jetzt überlegt ihr nochmal, geht nochmal in euch. Lasst euch nicht von Marc und mir beeinflussen. Ist das Quatsch oder ist das kein Quatsch? Bing. Bing. So. Erfunden. Ja, siehst du. Sehr gut. Okay, da hat man einen guten Riecher. Ohne diese Powerbank. Das fiel mir jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer. Es folgt die Nummer 8. Oh, okay. Das kann ich schon mal vorausschicken. Na, wenn das nicht schon ein Hinweis ist. Nee, das ist quer gemischt. So. In einem Alpenort führt ein Hotel ein Roboter-Alpaka ein, das Gäste begrüßt und Fotos macht. Das Problem, das Ding geht ständig auf Ziegen zu und versucht, sie zu scannen. Ja. Ich lese es am besten nochmal. In einem Alpenort führt ein Hotel einen Roboter-Alpaka ein, welches Gäste begrüßt und Fotos macht. Das Problem, das Ding geht ständig auf Ziegen zu und versucht, sie zu scannen. Ja, also was die KI damit sagen will, das denkt, dass die Ziegen Menschen sind. Schon mal eine witzige Idee ist. Okay. Also abgesehen davon, dass Robotiere in den 90ern versucht haben. Wir reden jetzt nicht vom Tamagotchi. An den Starts. Nee, hier der kleine Sony-Hund. Ach stimmt, den gibt's auch. Ich bekomme seit einiger Zeit Werbung über einen fast echten Hund. Also es ist eine Werbung für einen Hundewelpen. Oh. Könnt ihr mal gerne googeln. Ich habe mir die 3 Minuten bis zu Ende angeguckt. Seitdem kriege ich die Retargeting-Werbung dafür. Mhm. Da ist eine Frau, ja, ich bin Oma und ich habe einen den Roboterhund gekauft. Und dann siehst du wirklich so KI-generierte Videos. Der Hund sieht echt aus. Hm. Und das ist für dich ist so klar, das ist gar kein, das kann nicht echt sein. Wahrscheinlich ist er dann bei Temu und der kostet aktuell nur 70 Euro statt. Nee, warte mal, ich glaube, der kostet 30 statt 70 Euro. Mhm. Ja. Da fängt er an zu brennen, wenn du erstmal auflädst. Nein, es ist ein kompletter Scam, würde ich mal sagen. Genau. Ja. Aber ihr seht, die Idee des Roboterhaustieres scheint tatsächlich weit verbreitet zu sein. Im Raum zu stehen. Mhm. Marc, was hast du? Ist die Story echt oder? Also René sagt, das ist Quatsch. Ja, richtig? Ich sage, das ist Quatsch. Ein Hotel, ein Roboter, ein steht 1:1. Bevor das Abenteuer geht, stellen auf Ziegen zu, versucht sie zu scannen. Also klingt für mich jetzt nicht unrealistisch. Also, es ist Quatsch. Man muss dazu sagen, in der Touristik ist das tatsächlich ein Thema. Also ich war ja regelmäßiger Besucher der ITB und schon in den letzten Jahren wurden da immer diese Roboter präsentiert, die im touristischen Umfeld Aber das spezielle Beispiel hier ist ja, herbeigezogen. Ich glaube auch, dass das ein bisschen an den Lamahahn herbeigezogen ist. Also ein, es gibt da so verschiedene Indizien. Ja. Also der erste Teil ist völlig okay und völlig plausibel. Aber als, hier im zweiten Teil heißt es das Problem. Das Ding geht ständig auf Ziegen zu und versucht sie zu scannen. Hm. Also erstmal scannen. Hat aber überhaupt keinen Bezug zum ersten Satz, also völlig kontextfrei. Und das Ding geht ständig auf Ziegen zu. Wo sollen auf einmal die Ziegen herkommen? Das Ding steht da im Hotel und soll die Leute begrüßen. Da ist doch eine Alpaka-Farm da. Naja, kann er aus dem Fenster gucken. Ja, wir brauchen es jetzt nicht auseinandernehmen. Genau. Stefan. Aber ihr habt recht, das ist auch von der KI. So, dann dürft ihr noch einen ziehen. Oh ja, machen wir. Das macht Spaß, das ist ein schönes Spiel. Das können wir jedes Mal spielen. Lesen kann ich. Ja. Achso, jetzt muss ich hier wieder anfangen. Moment. Ja genau, René ist dran. Unvorgefiltert gelesen, sage ich. Wissenschaftler melden, dass der bevorstehende Drakoniden-Meteor-Schau... Das ist mehr so dein Ding. Das ist vorlesen? Wahr. Ja, liest du vor. Ist mehr dein Thema. Okay, dann tauschen wir. Du kriegst die 1 und ich hab die 5. Wissenschaftler melden, dass der bevorstehende Drakoniden-Meteorschauer im Oktober ungewöhnlich stark ausfallen könnte. Manche Forschende rechnen mit einem der eindrucksvollsten Meteorschauer des Jahrzehnts. Boah, das könnte ich fast glauben. Ja. Und so. Wann soll das sein? Im Oktober. Oh, das war ja schon. Ja. Oder kommt das noch? Nee, ist ja von diesem Jahr. Die ist von diesem Jahr. Drakoniden-Meteorschauer. War da was? Also üblicherweise heißt es im Deutschen Meteoritenschauer. Aber ansonsten ist das absolut plausibel. Aber dann hätten wir doch davon gehört. Oder du zumindest. Wieso ich? Na, weil das ist doch dein Ding. Vielleicht hättest du dich hingestellt und so einen Stein gefangen oder so. Oder danach gesucht. Genau. Oder dich nachts ans Fenster gestellt und zugeguckt oder so. Hast du irgendwas in der Art? Na gut, du kannst ja nicht mal an deine Weihnachtsfeier erinnern. Also. Eben, was letzte Woche war. Wie soll er sich an Oktober erinnern? Also ich sag einfach mal, ich will ja kein Neinsager sein, deswegen sage ich, nee, das war echt. Das ist dicht, ja, also ich würde auch sagen, das ist echt. Okay, dann ein Punkt für euch beide. 2:2. Das ist ja ein offenes Rennen. Wie 2:2? Ja, das ist ja eine Konkurrenzsituation. Nee, 3:3 sozusagen. Ich dachte, wir spielen gegen das Spiel. Ja. Wie? Ja. Nee, ihr beide spielt zusammen. Oh, okay, gut, dass du aufpasst. So, pass auf, jetzt. Wir spielen nicht zusammen, wir spielen gegeneinander. Ach so, ja, genau, richtig. Aber es steht 3:3, weil jeder recht hatte bei den Aber das Spiel hat bisher verloren gegen uns. Okay. Also, dann jetzt nächste Story. Ein Grundschulgarten in NRW. Grundschulgarten in NRW. Okay. Soll ich lesen? Nee. Also, ich verstehe das Wort, ich versuche das Wort Grundschulgarten zu verstehen. Na, ein Garten. Garten in der Grundschule, ein Schulgarten. Okay, offenbar gibt es das wirklich. Gut, das ist schon mal ein Indiz. Kinder entdeckten beim Umgraben 15.000 Euro in bar. Die Polizei tappt völlig im Dunkeln, wem das Geld gehört und wie es dorthin kam. Prinzipiell, das erstmal kann sofort wahr sein, weil es ist nicht unverbreitet, das Geld vergraben wird. Auch in NRW? Ja. Ja, da habe also, ich es eigentlich noch nie gehört. Ganz ehrlich. Also hast du Hessen die okay oder Saarland, aber in auf NRW? Auf der Bank ist es nachvollziehbar. Hm. Zu Hause findet es das SEK. Also wird es doch irgendwo verbuddeln. Mhm. Und warum nicht in einem, wer weiß, was da vorher war. Und die hier Escobar hat sein Geld immer verbuddelt. Pablo Escobar. Okay. Deswegen, also ich würde einfach mal aus der hohlen Hüfte sagen, stimmt. Okay. Definitiv. Du auch? Ja. Die 1. Dann steht es weiter unentschieden. 4:4. Stimmt das jetzt oder nicht? Ja, es stimmt. Ja, stimmt. Aber wir kriegen nur einen Punkt, wenn wir richtig liegen. Ja. Sehr gut. René, das würde auch anders keinen Sinn machen. Ja, genau. Also, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ja, ich spiele immer noch gegen das Spiel. Ja, wir sind gut. Okay, alles klar. Okay, es folgt hier Nummer 7. Warte mal, wo sind denn die fertigen Zettel hier? Ja, da müssen sie irgendwo sein. Was ist denn hier? Der ist so noch zusammen. Oder hast du den gerollt? Nein, du hast sie wieder zusammengerollt. Genau. Okay, Entschuldigung. Mach mal deinen da. Die Nummer 7. Hör zu. In Hamburg stoppt die Feuerwehr ein Kajak mitten auf der Elbe. Darin sitzt ein Mann im Anzug, der probeweise seine neue mobile Meeting-Lösung testen wollte. Videokonferenz auf dem Wasser. Mhm. Ich habe eine Meinung dazu, aber du hast den Zettel vorgelesen, deswegen genau, musst du vorlesen. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Ja. In Hamburg, daran sitzt ein Mann im Anzug, der probeweise seine neue Mobile-Meeting-Lösung testen wollte. Ein Geschäftsmann. Videokonferenz auf dem Wasser. Ja, stimmt. Ich bin auch dafür, dass das stimmt. Wenn nicht, wäre das jetzt meine Idee. Dann. Also wenn du punktemäßig nach vorne möchte, willst, dann musst du jetzt was anderes sagen. Ja, in erster Linie möchte ich gegen das Spiel gewinnen und dann gegen dich. Deswegen okay. Sage ich, stimmt. Ach, nicht erst gegen Marc? Nee. Okay, ihr sagt beide. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Steht weiter unentschieden, aber es ist eine erfundene Story. Ihr seid zum ersten Mal den Zettel nehme ich mit. Reingefallen. Den Zettel nehme ich mit. Okay, so. Jetzt liest René wieder. www.meeting, ja, meetingaufdemkajak.de, okay. Könnt ihr euch schon mal merken. Ja. So, auf meinem Zettel steht, ein Berliner Café führt ein Schweigebrötchen ein. Wer es bestellt, darf im Lokal 10 Minuten lang nicht sprechen. Dafür gibt es 20% Rabatt. Der Trend geht viral, TikTok steht Kopf. Ah, typisch Berlin. Also, ich habe TikTok natürlich komplett auf dem Schirm. Ich habe davon noch nie ausgelesen. Was gesehen. Daher sage ich, das ist gelogen. Okay. Für mich klingt das auch, also ist, ja, es ist einer dieser typischen viral gehenden Trends, kann man sich gut vorstellen, aber in dem speziellen Fall, dass jemand ein Brötchen bestellt und was war das, 20% Rabatt kriegt, wenn er einfach mal die Fresse beim Essen hält, das halte ich auch für. Du müsstest vor allem 10 Minuten in dem Laden bleiben, damit das nachweisbar ist. Genau, ja. Und du würdest ja nicht. Du kriegst am Ende die 20%. Also am Ende ist ja. Nee, das ist schon mal kassentechnisch gar nicht möglich. Ja. Genau. Oh, jetzt kommt hier der Film. Aber nee, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe kein TikTok, aber ich habe es für Quatsch gehalten, wegen es ist nicht kontrollierbar. Hm. Du bleibst keine 10 Minuten im Café und isst nur ein Brötchen. Also erfunden. Ist erfunden. Ist erfunden, würde ich auch sagen. Ich meine, das hat ja schon im ICE mit dem Ruhebereich funktioniert, dass die Leute da nicht reden. Welche Nummer war das? Oh, die Nummer. Achso, die im Kopf. Da ist ein Schema hinter, wenn du das im Kopf machst. Nee. Die 6. Es ist erfunden. Ja. Sehr gut. Weiter unentschieden. Oh Gott. Ich lese mal die Nummer 3 vor. Ja. Ein Hund aus Münster hopst alleine in einen Regionalzug, fährt mehrere Stationen mit und steigt am Hauptbahnhof aus. Völlig entspannt. Durch den Chip wird der Besitzer schnell gefunden. Mhm. Und? Wer ist eure Tendenz? Was ist das dämlich? Warum steht da mit Gedankenstrich abgesetzt völlig entspannt? Ja, natürlich steigt der Hund völlig entspannt aus dem Zug aus, was soll er da machen? Marc, wirklich, ey, du bist so ein Questionier. Also ja, hier in also diesem Gretchen Rubens Four Tendencies habe ich deinen Spot schon gefunden. Oh ja. Ich verstehe nicht, was du meinst. Nee, erkläre ich mir. Du googelt das selber. Ich erkläre es beim anderen Mal. Also, was aber ist dein Geld? Jetzt, du musst jetzt, wir ach so, haben ja, keine Zeit. Durch den Chip wird der Besitzer schnell einem Hund aus Münster, hopst alleine in der Regel, fährt mehrere Städte und völlig entspannt. Ja, also die Formulierung ist bekloppt, deswegen sage ich, das ist erfunden. Ja, okay. Ich sage leider auch, es ist erfunden wegen Hopst. Hopst. du wolltest gar nicht weiterlesen nach Hopst. Die Geschichte kann voll wahr sein, aber in dem Fall würde ich davon ausgehen, das ist erfunden. Ich habe es aber schon erlebt mit Tauben auf der U5. Ne? Die steigen in Hönow ein und fahren mit der U-Bahn bis nach Hellersdorf und steigen in Hellersdorf aus. Okay. Schon gesehen, ein paar Wohne. Mal. Ja, nee, die haben das gelernt irgendwie. Ja. Aber Stefan, die Auflösung? Also steht weiter unentschieden und ihr habt keinen Punkt gemacht. Die Story ist echt. Die gab es ja, wirklich. Welcher Schreiberling formuliert denn das? Du darfst nicht vergessen, das wird die KI aus irgendeiner Boulevardzeitung vielleicht so haben, die das so scheiße formulieren halt. Ne? Wir so. Gehen nicht mehr auf die Formulierung, wir gehen jetzt auf den Inhalt. Verstehst du? Oh, das macht die Sache aber deutlich gut. Schwieriger. In London muss die U-Bahn. Das hier sind die Gelesenen, ja? Ja. Okay. In London muss die U-Bahn mehrere Minuten stoppen, weil eine Influencerin einen Selfie-Protest startet. Sie stellt sich mit einem Ringlicht mitten in den Waggon, um auf schlechtes Licht im öffentlichen Verkehrsmittel aufmerksam zu machen. Wahr. Spontan. Ja. Wahr. Es ist so auf so eine blöde Idee kommt nur die Realität. Mhm. Ist zu blöd, dass es schon wahr sein muss. Ja, muss wahr sein. Mann. Allein schon das Schlüsselwort. Stellt sich mit einem Ringlicht in die U-Bahn, um auf mangelnde Beleuchtung. Schlechte Licht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, ein extremes Randgruppenthema kannst du dir doch gar nicht raussuchen. Damit kommst du heute in die Presse. Sag ich dir. Ich will dich nicht beeinflussen, aber ich würde, dass das definitiv passiert. Ja, ich kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber nach allem, was Stefan jetzt gesagt hat, naja, die KI hat, also vielleicht ist es eine richtige Meldung, die hat die KI jetzt so zusammengefasst, deswegen klingt der Text scheiße, deswegen, es kann jetzt alles richtig oder falsch sein. Es kann auch ein Journalist gewesen sein, der ja, aber einen Artikel gemacht hat. Ja, aber es geht jetzt nicht um die Wörtlichkeit, sondern es geht tatsächlich um den Inhalt. Genau. Den Inhalt, ja, das ist absolut denkbar. Ich sag trotzdem, es ist erfunden. Und du sagst? Es ist wahr. Da habt ihr zum ersten Mal unterschiedliche Meinungen. Das ist absolut richtig, hast du gut aufgepasst. Das ist nicht zum ersten Mal, aber das ist nämlich zum ersten Mal. Das ist das erste Mal in diesem Spiel. Okay, ja. Und das ist die Nummer 10. Oh, jetzt muss selbst Stefan spicken. Ja, dann würde ich sagen, dass der Marc in Führung geht. Oh, scheiße. Die Story ist nämlich erfunden. Und jetzt haben wir noch ein Zettel. Warte, nee, wir spielen das Spiel. Zwei haben wir noch. Können wir das Spiel nächste Woche nochmal spielen? Marc erinnert sich ja nicht. Genau. Nee, wegen. René ist ein guter Verlierer. Können wir daraus Berliner U-Bahn machen? Ach so, okay. Und gut, vielleicht nicht TikTokerin, sondern ein Podcaster? So, ich lese noch einen vor. Ja. Die Nummer 2. Mhm. Ein Einbrecher in Hessen steigt nachts in eine Wohnung ein, kocht sich etwas zu essen und schläft darüber ein. Die Polizei findet ihn bei laufendem Herd tief schlafend im Wohnzimmer. Richtig oder falsch? Achso, meine Einschätzung ist, das ist wahr. Mhm. Ich würde eigentlich auch sagen, dass das wahr, weil es gibt so eine. Ja, in der Situation, dass du zurückliest. Warte, ich muss jetzt gucken. Jetzt muss ich Eishockey spielen. Ja. Mache ich jetzt einen Empty Netter oder mache ich keinen Empty Netter? Warte, ich muss kurz 2 Minuten. Nee, ich nehme jetzt den Torwart aus dem Spiel. Moment. Du musst aber erst einen Tipp abgeben, bevor das ist. Ich mache es so. Diese Story ist, mir ist die bekannt, aber nicht jetzt, nicht diese Story, sondern eine ähnliche. Mhm. Da hat auch ein Einbrecher, der hat sogar mitgefeiert, hat da geschlafen und am nächsten Morgen dort gefrühstückt. Trotzdem würde ich sagen, diese Story ist eine Fantasie der KI. Mhm. Und du sagst, die ist echt. Ich sag, die ist echt. Stefan, guck mich an. Was heißt das? Ich glaube, da hat Marc schon gewonnen, das Spiel. Scheiße. Er hat ja 2 Punkte Vorsprung. Denn das ist eine echte Story. Okay, jetzt für die letzte gibt es ja 2 Punkte. Ja. Ach stimmt, das hätte man auch mal bei jeder weiteren Doppelt Frage. Doppelt oder doch, nichts. Ja, genau. Beim nächsten Mal. Also Marc, du kannst jetzt alle Punkte setzen. All in oder nicht? Genau. Letzte Story. Tun. Jetzt könnt ihr nochmal mitraten ordentlich. Wahrscheinlich habt ihr gerade so mitgefiebert, dass ihr gar nicht mitgeraten habt. Die Frage geht an euch da draußen. Eine Ampel in Bayern sorgte für Aufsehen. Ein Autofahrer behauptet gegenüber der Polizei, er sei gefahren, weil die Ampel blau gezeigt habe. Spoiler, da hat sie nicht. Ja, also das ist natürlich wahr, weil so verrückte Menschen, das traue ich, also denke ich, gibt es in Bayern, ja. Ich sage, das ist falsch. Okay, welche Nummer war das? Oh, du stellst Fragen. Das ist die 4, glaube ich, ja, das ist die 4. Ja. Die richtige Antwort ist tatsächlich passiert. Ja, Ehrenpunkt. Hast du eine Auflösung dafür? Gott sei Dank. Die Story dahinter habe ich nicht, aber... Ja. Könnte man da. Ich würde sagen, Farbenblindheit. Klassischer Fall von Farbenblindheit oder Trunkenheit. Ja, Trunkenheitsfahrt. Nicht nur die Ampel war blau. Die Ampel ist blau. Ja, das war's. 10 spannende Fragen. Und, ja, das war gut. Marc, herzlichen Glückwunsch. Also, vielen Dank. Ich würde, du darfst hier einen Muffin. Das ist schon vorher. Genau. Ich würde, mein Vorschlag wäre, dass wir das gerne mal wiederholen, aber vielleicht mit Berlin-Bezug. Wir hatten sogar in der Berlin, wir hatten eine Berlin-Folge. Wo wir haben wir immer beide Berlin-Folgen, wir sind ja Berlin-Podcast. Ja, aber wir waren da extrem Berlin-thematisch unterwegs. Da haben Stefan und ich uns Storys ausgedacht und der andere musste dann erraten, ob diese Story stimmte und die waren extrem mit Berlin bezogen. Da gab es noch keine KI. Das stimmt allerdings, ja. Ich überlege, ob das auch die Berlin-Folge war. Mhm. Wenn Stefan es rausfindet, dann würde er es in den Shownotes unter berlin-podcast.de verlinken. Ja, erst die Stadt und dann das Ding. Erst die Stadt und dann das Ding, genau so ist es. Ja. Nee, so, super schön vorbereitet, Stefan. Ja, dafür, vielen Dank. Steigst Stefan, hast du uns eine große Freude mitgemacht. Ja. Ja, Weihnachten ist doch das Fest der Freude. Ich habe also vorhin mit der Tüte reingabst, dachte ich, es gibt Geschenke. Und da habe ich gesehen, ach nee, ist ja dein Beutel mit deinem Handtuch und deinem Mikrofon. Das behalte ich. Da war die Enttäuschung groß. Freude und Leid liegt kurz vorm Fest. Nee, ich habe ehrlich gesagt aufgeatmet, weil ich habe natürlich nichts beigehabt an Geschenken. Ja. Ja. Ein Fernsehtipp können wir noch loswerden, den ich vorhin rumgeschickt habe in die Gruppe. Den habe ich mir noch, Gott, diese den hab ich noch gar nicht verarbeitet. Ja, weil was ist es denn? Da gibt es einen Bezug. Spannendes. Ja, Marc war da noch nicht dabei. René erinnert sich noch an Felix Schöck? Ja. Ja, erzähl kurz gibt's zwei, drei Sätze. Genau, also Felix Schöck ist das Kind in der DDR, was vor dem Kaufhaus am Alexanderplatz, Kaufhof damals schon? Ja, nee, Kaufhof-Warenhaus, ne? Hieß es doch? Ja, oder? Irgendwie so. Also das Kaufhaus am Alexanderplatz, da hat man früher im Osten seine Kinder im Kinderwagen. Aber war das in Berlin? Das war doch ja. Dresden oder Leipzig, oder? Nee. War das nicht? Das war möchte ich meinen. Ich bin raus. Können wir nochmal nachrecherchieren? Aber hatte Kind vom Kaufhaus abgestellt und als die Eltern wieder rauskamen, war das Kind nicht mehr drin. Ja, man hat damals sein Kind im Kinderwagen sitzen lassen, wenn man ins Kaufhaus gegangen ist. Und parallel wurde ein anderes Kind gefunden, das nicht zugeordnet werden konnte. Und man ging dann davon aus, dass da zwei Kinder ausgetauscht wurde. Mhm. Durch umfangreiche Tests ist man, das waren Kleinkinder, ein Jahr, zwei Jahre, weiß gar nicht, Säuglinge waren es, glaube ich, fast noch. Ja. Aber durch umfangreiche und intensive Tests ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich bei dem gefundenen Kind um ein russisches Kind handelte. Und man deswegen davon ausging, dass die beiden Kinder ausgetauscht wurden. Möglicherweise von in Berlin oder Dresden. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Es kann sein, dass es auch Dresden war. Mhm. Ich bin mir jetzt tatsächlich unsicher. Also mir war so, aber ich kann es auch nicht hundertprozentig sagen. Aber man ging davon aus, dass möglicherweise dass die Kinder, dass mit dem Kind irgendwas war und deswegen gegen ein gesundes deutsches Kind, obwohl das Kind nichts hatte, ne? Genau, aber die eine Sache ist, um Marc nochmal ein bisschen abzuholen, das war halt in unserem früheren Podcast mal ein heißes Thema und auch in unserem Blog. Wir hatten ein Interview gemacht mit der Familie auch. Genau. Über zwei Folgen, glaube ich. Ja. Genau, die Familie war sehr, sehr, sehr, sehr engagiert über Jahre, bis, glaube ich, jetzt heute noch. Mhm. Wo ist Felix? Wo ist Felix? Ja. Genau, hat eine Webseite gemacht. Ich habe am Straußplatz auch nicht, am Frankfurter Tor. Wenn man zu der Bücherei geht, ist auch Graffiti gewesen, also gesprüht gewesen. Wo ist Felix Schöck? Also man sucht ihn bis heute und die haben auch Angela Merkel, also es gibt Fotos, wo die bei öffentlichen Auftritten, also man kann das glaube ich im Netz unter wo-ist-felix.de auch heute noch nachlesen. Absolut. Die haben das hammerhart dokumentiert alles. Ja. Und jetzt bin ich gespannt. Und jetzt kommt's ab, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon in der ARD Mediathek vom SWR, glaube ich, dreiteilige Dokumentation über diesen Fall. Okay. Und im Januar dann auch im linearen. Vielleicht, wenn wir in dem Zuge die alten Podcasts mal rauskramen. Müssen wir mal gucken. Und mal zur Verfügung stellen. Also die mit den Interviews mit der Familie. Ja. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ob wir das finden. Also da ist es. Ja. Gut. Nee, cool. Also auf jeden Fall ein super Tipp. Natürlich jetzt ein kleiner. Ab wann geht's los? Ab in zwei Tagen, glaube ich. Ah ja. In der Mediathek. Okay, gut. Ne? Einfach gucken nach Felix. Ja. Suchen und dann sollte. Anderer TV-Tipp weiterhin Manhunt. Dritte Staffel in New York und was jetzt mir durch Zufall über den Weg gelaufen ist, Prototyp Rapper. Rapster? Prototyp Rapster, genau. Proto? Eine fernsehartige Castingshow mit Sido, Massiv, Ali Boumaier, wenn man ihn kennt, PA Sport. Ja, okay. Für die es interessiert. Und Marc, bei dir so? Ich bin raus. Okay. Gut. Dann, ich wollte schon sagen, wir verabschieden uns. Nee, ja noch, leider noch nicht. Wir müssen jetzt noch aus? Ein bisschen Witze machen. Ja, und René hat als erstes, als er reinkam, sich das Fips Asmus Witzebuch geschnappt, was ja hier noch lag. Ja, das hatte ich ja extra hier gelassen. Deswegen gibt es wieder Witze von ihm. Fips Asmus. Ich bin, fängst du an? Ich fange noch immer an. Okay, gut, hier. So. Stimmt, Marc und ich teilen uns heute ein Buch. Ganz also, genau. Ihr teilt ja 30 Jahre Humor vom Feinsten, Fip Asmus und Witze, Gags und freche Sprüche. Marc, the stage is yours. Ah ja, sehr schön. Ein schöner Klassiker von Fip Asmus. Da treffen sich zwei, da sagt der eine, ich fahre nächste Woche nach Paris. Da sagt der andere, du kannst doch gar kein Wort Französisch. Oh yes, aber das ist doch Englisch. Was, Englisch kann ich auch? Das ist ja gut. Also jetzt hoffe ich, dass ich auch einen guten kriege, weil ich habe hier leider auch schon so ein paar, wie sagt man? so ein paar Luftnummern gesehen. Also, ungeprüft, jetzt einfach direkt. Schatz, wach auf, du hast deine Schlaftabletten noch nicht genommen. Mm. Okay, der ist in Ordnung. Der ist gut. Eieieiei. Frau Huber klagt ihren Mann ihr Leid. Stell dir vor, heute musste ich unsere Waschfrau entlassen. Sie hat gestohlen. Ach, was fehlte denn? Fragt Herr Huber besorgt. Naja, 4 Bettlaken aus dem Grand Hotel und die Tischdecken aus dem Hilton. Ich habe immer erst verstanden, sie hat gestuhlt. Haben wir übrigens angekündigt, dass wir ein Witzbattle jetzt machen? Nee, aber der Stammhörer hat es ja mitgekriegt. Gut, aber für die Leute, die jetzt denken, warum erzählen einfach so völlig random hier jetzt Witze? Stimmt. Weil wir es können. Ja. Das ist crazy, aber so sind wir. Da treffen sich 2 Knastbrüder auf dem Flur, sagt der eine zum anderen, oh Gott, ich darf gar nicht dran denken. Was hast du denn? Ach, seit 3 Jahren steht mein Wagen im Halteverbot, du. Ja, was passiert da eigentlich? Der ist bestimmt schon weg, der Wagen. Okay, mich dürstet. Das ist bei vielen das Einzige, was aus der Bibelstunde hängen geblieben ist. Ja. Bei mir ist nichts in der Bibelstunde hängen geblieben, deswegen verstehe ich den Witz auch nicht, aber ja. Stefan hat einen besseren. Ja, mal gucken. Jetzt kommen ein paar Weihnachtswitze, weil passt ja, ne? Der Sohn zum Papa. Weißt du, welcher Zug am meisten Verspätung hat? Und der Papa so, nee. Na, der Zug, den ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht habe. Ich habe ein paar hauen. Nee, aber er war trotzdem lustig. Man kann ihn sich zurecht konstruieren. Sehr gut. Du sag mal, hast du eigentlich keinen Hintern? Du auch, wieso? Hey, warum riechst du dann so aus dem Mund? Ja. Sehr gut. Der Fips. Der, der ist, nimmt kein Blatt vom Mund. Ich meinte mal einen sehr, sehr langen Witz. Oh Gott. Der geht über eine ganze Seite. Das war ist ja auch lustig. Groß gedruckt. Die Lehrerin geht mit den ABC-Schützen auf die Pferderennbahn. Plötzlich sagt der eine, Frau Lehrerin, ich muss mal. Sagen die anderen, Frau Lehrerin, wir müssen auch mal. Da geht man alleine rein, da steht das dran. Männer. Die verschwinden alle plötzlich, kommt der eine wieder raus und sagt, Frau Lehrerin, wir kommen da nicht dran, das ist viel zu hoch. Na warte, ich helfe euch. Die macht den Kleinen die Hose auf und hebt sie einzeln hoch. Plötzlich sagt sie, mein Junge, du bist aber schwer, bist du auch in meiner Klasse? Nein, ich bin der Jockey vom 3. Rennen. Ich kenne die alle. Hm. Der hat einen seltsamen Erzählstil, kann das sein? Nö. Du hast einen seltsamen Vorlesestil. Stefan. Okay. Am Tag vor Heiligabend sagt das kleine Mädchen zur Mama, ich wünsche mir zu Weihnachten ein Pony. Die Mama erwidert, alles klar, morgen geht's zum Friseur. Den kann man auch nicht doll genug auslutschen, diesen Ponywitz. So. Kommt, während Marc sucht, kommt ein. Ja. Er hat schon gefunden, glaube ich. Haben Sie mal geritten? Kommt ein Pony zum Blumenladen. Haben Sie mal geritten? Mhm. Ja, Marc selektiert schon. Also auch er scheint den Eindruck zu haben, dass der Fips nicht immer Nagel auf den Kopf trifft. Okay, also jetzt ein ganz, ganz süßer Kinderwitz. Da kommt die Mutter in Fritzchens Zimmer und sagt, aber Fritzchen, warum hast du denn so klatschnasse Haare? Na, ich habe dem Goldfisch ein Gute-Nacht-Küsschen gegeben. Oh, wie niedlich. Ja, der Fips kann auch sowas. Ja, auch sowas. Ist ein vielseitiger Mann, der Fips. Gewesen. Oh, das ist schon die Bonusrunde jetzt. So, steht einer an der Kreuzung und sagt, entschuldigen Sie, ist dies die 3. Querstraße rechts? Okay, der ist gut. Oh ja. Der ist gut. Okay, dann kommt jetzt noch der Abschlusswitz zu Weihnachten. Ach Oma, die Geige von dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Tatsächlich? Fragt die Oma. Ja, Mama gibt mir jeden Tag 5 Euro, wenn ich nicht drauf spiele. Ja. Gut. Ich hätte noch eine Weisheit des Tages. Oh ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ich hörte den einflussreichsten Podcast Europas, den Berlin-Podcast Hack mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Ach, Fanboy, ey. Und ich habe vorhin gehört, wie Felix Lobrecht sich selbst zitierte oder jemand anderes, keine Ahnung. Erwachsen werden heißt, sich von seiner Sozialisation zu emanzipieren. Finde ich völlig. Oh Gott. Dachte ich mir, muss man erstmal drüber nachdenken. Also, wenn ihr im Auto gerade sitzt, ja, bitte fahrt rechts ran und überlegt dann. Ja, und haltet nicht den Verkehr hinter euch. Ja. Blinkt nicht in die falsche Richtung. Gut. Ja, vielen Dank für dieses Zitat. Marc, dafür. Diese Weisheit. Mhm. Ich würde sagen, dann bringen wir es zu einem schnellen Ende. Ja. Wir hören uns in 2 Wochen schon wieder. Und wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten. Ist es dann? Was? Ja, das ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Wir hören uns wieder kurz vor Silvester. Dann nur zur Info, das war unsere Weihnachtsausgabe. Ich hoffe, ihr hattet weihnachtliche Gefühle. Wir singen jetzt noch ein paar Weihnachtslieder, würde ich sagen. Ja. Oder? Tut mir leid, dass ihr nicht dabei sein könnt, aber so ist es normal. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Wir euch auch. Dann fangen wir jetzt an. Und hier sind die Outtakes. Achso, aber jetzt nimmt er auf. Dann blinkt er, siehst du? Wenn okay. Ich kenne mein Gerät. Oh Gott. Immer schön gucken, dass die Batterie nicht... Oh Gott, das sehe ich nicht. Ich sehe das nicht. Bin ich dafür auch noch verantwortlich? Ja, Robert muss der machen. Ich sehe kein Batteriesymbol, ist das gut? Das ist gut, ja. Oh, gut. Soll ich das mal falsifizieren und einen Stecker ziehen? Kannst du mir auch glauben. Okay, gut. Nee, dann hängt es an dir. Das wäre dann... An mir? Alter, ich kriege gar nicht so weit den Mund auf, wie der Großes. Der pullern heute von der Terrasse, ne? Weil Klo nicht geht. So. René, du kannst jetzt mal gucken, wie sich das anfühlt. Das fühlt anhört sich vor allen das, Dingen. Das fühlt sich wenn, nicht gut an. Wenn ich hier fühlt es sich gut an? Das Mikrofon bewege, eine Hand halte. Wenn du das nicht in der Intensität machst wie jetzt gerade, dann. Mir ist es nur das um das fein. Kabel, aber wenn ich es so halte. Ja, super. Also ich bin auch nah genug am Mikrofon dran, ja. Darum brauchst du dich gar nicht kümmern. Du kannst so weit weg sein, wie du willst. Was? Nein, du musst nur dabei bleiben. Ach so. Warte nun, ja. Ja gut, also ja, dann entschließe ich mich dafür, hier bald in den Schaumstoff zu beißen. Ja, das hätte ich dir auch empfohlen. Das ist eine sehr schöne Haltung. Sieht auch sehr professionell aus. Bin ich auch. So, Stefan, bei Stefan brauche ich gar nicht hingucken. Da höre ich, dass er das Profi, gut macht. Ne? Wunderbar. Ja. Also ich, technischer Check ist durch. Mhm. Check. Ich gebe die Sendung zur Aufzeichnung frei. Ich nicht, aber auf mich hört ja keiner. Tschüss. Halt die Backen. Ich habe zuerst geblinkt. Gut, wir können jetzt beide so lange sitzen bleiben, bis sich einer... Also ich habe meinen Motor schon ausgemacht. Genau. Ich laufe schon mal vorbei hier. Ich muss nur noch eine kurze Nachricht schreiben, dass ich heute ein bisschen später komme als sonst. Genau. Liebes Tagebuch, nichts passiert heute. Bis morgen. Eine weiße Seite. Ja, ihr Lieben, wir schauen mal, ob der Marc hier unversehrt zu Besuch ist. Ich glaube, diese Geschichte ist von der KI erfunden. Ja, und ich weiß gar nicht, was man glauben kann oder nicht. Alle verwirrt, hey, aber... Du hast die Vorlage ich genommen. Das Quiz. Sollen wir nochmal machen? Dann ist okay, ich warte, drauf dann geschissen. Achso, ja, hast du. Ja, ich guck mal, ob Marc mit der Straßenbahn gekommen ist. Und ich wollte sagen, und, heute schon auf die Fresse gefallen? Genau. Ja, wir gucken mal, ob Marc hier schon heil angekommen ist. Ich weiß heute ehrlich gesagt nicht, was ich glauben soll und was nicht. Ich glaube, du isst erstmal einen Keks. Gute, runde Sache. Ja, dann können wir die Kiste... Hey, warte mal, weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn Marc nach Hause kommt und jetzt nochmal auf die Fresse fällt und zu Hause dann ohne Zähne im Mund vor der Tür steht, ob er begrüßt wird mit, hast du die Kekse alle alleine gegessen? Genau. Oh mein Gott. Gut. Dann stoppen wir. Dann würde ich sagen, stoppen wir die Aufnahme.